Elizabeth! Dorthin, Mr. Hamler. Elizabeth! George? Yes, Sir? Suchen Sie doch bitte Mrs. Jane. Ich lasse Sie um die Güte bitten, sich hierher zu bemühen. Servus, Sir. George? Sir? In wessen Zuständigkeit fällt die Pflege dieses Raumes? Ich weiß es nicht, Sir. Dann stellen Sie es bitte fest. Und sagen Sie dem ermittelten Wesen, ich wünsche, wenn Staub gewischt wird, jeden Gegenstand wieder an demselben Platz zu sehen, an dem er sich vorher befand. Jawohl, Sir. Es ist gut. Elizabeth! Ach so, du bist es ein. Weißt du, wo Elizabeth steckt? Sie wollte mit Mr. Lewton Tennis spielen. Ich auf dem Tennisplatz, und ist sie nicht. Dann wird sie oben sein und sich umziehen. Weshalb? Es wird etwas sehr Peinliches passieren. Ach, und das muss sie unbedingt jetzt gleich erfahren. Ja, und deshalb möchte ich wissen, wo sie steckt, zum Teufel. Du, wann erwartest du Lord Porges und Lady Kitty? Sie wollten zum Lunch hier sein. Sie kommen mit dem Wagen von London. Soll ich verschwinden? Nein. Ich kann meine Sachen packen und mit irgendeinem Zug irgendwo hinfahren. Du bleibst natürlich, wir brauchen dich. Es ist alles viel leichter, wenn jemand dabei ist. Ja, das verstehe ich schon, aber es widersprich nicht. Oh, und ich finde es auch sehr gut, dass Teddy Lewton hier ist. Ja, der ist ein vergnügter, ungezwungener und sicher auch sehr männlicher Junggeselle. Ja, man kann es auch so sehen. Ich weiß nur nicht, ob er sehr gescheit ist. Doch. Das ist er. Darf ich? George scheint Elizabeth nicht gefunden zu haben. Werde also selbst gehen. Brauchst du nicht. Endlich! Überall habe ich dich gesucht. Was hast du bloß gemacht? Nichts, ich bin Kopf gestanden. Eine gute Vorübung für den Empfang meiner Nachricht. Mein Vater ist da. Wo? Im Gartenhaus. Er ist gestern Abend angekommen. Du verflucht. Es wäre mir lieber, du sagtest etwas nicht, Elizabeth. Wenn man bei einer verfluchten Geschichte nicht verflucht sagen darf, dann möchte ich wissen, wann man verflucht sagen soll. Verflixt hätte schließlich dasselbe gesagt. Nein, das hätte meine Gefühle nicht ausreichend ausgedrückt. Oh. Außerdem hast du selbst damals bei der Preisverteilung bei deiner Ansprache erwähnt, dass die Sprache unserer Heimat keine Worte mit gleicher Bedeutung kennt. Aber Elizabeth, du kannst auch von einem Politiker niemals verlangen, dass er sich im Privatleben nach den von ihm öffentlich vertretenen Grundsätzen richtet. Ich stehe jederzeit voll und ganz zu meinen Worten. Es gibt bei uns keine Synonyme. Dann bin ich zu meinem Bedauern gezwungen, auch ferderhin verflucht zu sagen, wenn mir danach zum Mut ist. Kommen Sie, wir haben gerade eine eheliche Auseinandersetzung. Herrlich, worüber? Über Fluchen und Politik. Ein klarer und einleuchtender Zusammenhang. Möchtest du die Sache nicht etwas ernster nehmen, Elizabeth? Unsere Lage ist nicht gerade angenehm. Ja, richtig, richtig. Und deshalb sollten wir, Teddy und ich, verschwinden. Aber unmöglich. Wir brauchen eure moralische Unterstützung, denn es wird Unannehmlichkeiten geben. Deswegen haben wir euch doch eingeladen. Und ich dachte, es wäre wegen meiner schönen blauen Augen. Eitle Bestie. Außerdem sind sie grau. Stimmt. Also, was ist los? Arnolds Vater ist gestern Abend angekommen. Oh, verflucht. Oh, verflixt. Verflixt? Ja. Ja. Ja. Verflixt, ich dachte, er wäre in Paris. Das dachten wir alle. Hast du ihn schon gesehen? Nein, er hat angerufen. Gott sei Dank ist ein Telefon im Gartenhaus. Es wäre ja noch schöner gewesen, wenn er hier einfach so hereinspaziert wäre. Hast du ihm gesagt, dass Lady Catherine kommt? Natürlich nicht. Ich war viel zu verblüfft über seinen Anruf. Und außerdem wollte ich die Sache erst mit dir besprechen. Kommt er herüber? Er kommt. Oh, verflucht. Ja. Ja? Ja. Er schlug es vor und mir fiel nichts ein, ihn daran zu hindern. Könnten Sie nicht die anderen Herrschaften wieder ausladen? Ach, dazu ist es zu spät. Außerdem wäre es unhöflich. Ich habe immer gewusst, dass es eine Dummheit war, sie überhaupt einzuladen. Aber du wolltest es ja so. Schließlich und endlich ist sie doch immerhin deine Mutter, nicht auch? Das hat dir verflucht wenig bedeutet. Ja. Ja. Flixt wenig bedeutet, als sie damals... Arnold, bitte. ...abreiste. Da kannst du nicht erwarten, dass es jetzt mir viel bedeutet. Aber inzwischen sind 30 Jahre vergangen. Ich finde es einfach unsinniger, nach so vielen Jahren noch etwas nachzutragen. Ich trage ihr nichts nach. Aber die Tatsache bleibt bestehen, dass sie mir ein nie wieder gutzumachendes Unrecht zugefügt hat. Ich kann keine Entschuldigung für sie finden. Hast du es je versucht? Meine liebe Elizabeth, es hat keinen Sinn, den ganzen Fall nochmals aufzurollen. Die Tatsachen sind völlig klar. Sie hatte einen Mann, der sie anbetete, eine großartige gesellschaftliche Stellung, Geld, so viel sie wollte, und ein 5 Jahre altes Kind. Und sie lief mit einem verheirateten Mann davon. Weißt du, Arnold, ihn kann man schon verstehen. Lady Porteous war keine sehr anziehende Frau. Eine Xantippe von Format. Wenn ihr die Absicht habt, Witze darüber zu machen, habe ich nichts mehr zu sagen. Nein, entschuldige, es war nicht bös gemeint. Vielleicht könnte deine Mutter gar nicht anders handeln, da sie ihn doch sicher sehr liebte. So sehr, dass er darüber jedes Gefühl von Pflicht, Ehren, Anstand verloren ging. Oh ja, auf die Art kann man natürlich alles erklären. Weißt du, was du ihr nicht verzeihen kannst? Dass sie damals nicht an dich gedacht hat. Aber es gibt Frauen, leider nicht allzu viele, die mehr Frau sind als Mutter. Mein Gott, wie sehr muss sie ihn geliebt haben. Ich kann es nicht ändern, aber für mich ist das ein erregender Gedanke. Ihren Namen, ihre Stellung und ihr Kind hat sie ihm geopfert. Da kannst du aber nicht erwarten, dass eben dieses Kind mit großer Zuneigung an eben dieser Mutter hängt, von der es so geopfert wurde. Nein, Arnold, da hast du recht, das kann man nicht erwarten, aber ich fände es schade, wenn ihr nach so vielen Jahren nicht wenigstens Freunde werden könntet. Freundschaft ist ein guter Ersatz für Liebe. Ich weiß nicht, ob ihr euch so richtig vorstellen könnt, was es für mich bedeutet hat, im Schatten dieses abscheulichen Skandals aufwachsen zu müssen. Überall auf der Schule, zuerst in Oxford, dann später in London, hieß es, das ist der Sohn von Lady Kitty, die... Oh, es war grauenvoll. Ja, ich weiß, Arnold, es war schrecklich für dich. Schon unter gewöhnlichen Umständen wäre es schlimm genug gewesen. Man weiß doch, wie so etwas bei uns zur öffentlichen Angelegenheit gemacht wird. Aber die Stellung der Beteiligten machte alles 10-mal schlimmer. Mein Vater saß im Unterhaus. Lord Porteous damals auch. Er war gerade zweiter Mann im Auswärtigen Amt und galt als politischer Favorit ersten Ranges. Mein Vater sagte immer, er wäre der fähigste Mann in der ganzen Partei gewesen. Alle Welt sah in ihm den kommenden Premierminister. Ja, deshalb war es auch für alle Welt die große Sensation. Die Klatschspalten waren voll davon. Sogar die Schlagerdichter nahmen sich der Sache an. Kennt ihr nicht das schöne Lied? Nein, nicht, aber bitte hör auf. Ja. Und dann sorgten die Beteiligten selbst dafür, dass die Sache nicht in Vergessenheit geriet. Mein Vater willigte sofort in die Scheidung ein, aber Lady Porteous verweigerte es ihr. Er versuchte es mit allen möglichen Mitteln, aber sie blieb unnachgiebig. Ja, Lady Porteous hat sich unglaublich benommen. Wieso? Sie wusste, dass Lord Porteous meine Mutter heiraten wollte und sie hasste meine Mutter. Ist das denn so unbegreiflich? Ach, aber es war doch... Beiden mussten für ihr Glück teuer bezahlen. Es muss unendlich schwierig für sie gewesen sein. Deshalb haben sie ja ständig in Florenz gelebt. Zum Glück ist Porteous ein reicher Mann, da fanden der Leute genug, die bereit waren, die Situation zu akzeptieren, wie sie war. Dies ist ihr erster Besuch in England seit 30 Jahren. Wir werden es meinem Vater sagen müssen, Elisabeth. Ja, natürlich. Hat er je mit euch über Lady Kitty gesprochen? Nein. Nie. Ich glaube, er hat seit dem Tag, da sie dieses Haus verließ, nicht ein einziges Mal auch nur ihren Namen genannt. Ach, hier haben sie gelebt? Ja, und hier passierte es dann auch. Es war eine kleine Abendgesellschaft, aber weder meine Mutter noch Lord Porteous kamen zu Tisch herunter. Alle warteten, niemand konnte sich erklären. Da schickte mein Vater unseren Butler hinauf. Er fand im Zimmer meiner Mutter einen Brief, sie den auf dem Nadelkissen befestigte. Es war in solchen Fällen der anmutige Brauch. Damals? Seither hat er eine Abneigung gegen das Haus. Er hat nie mehr darin gewohnt und als wir heirateten, überließ er es mir, hat sich nur das kleine Gartenhaus vorbehalten. Da steigt er dann und wann ab, wenn er gerade Lust hat. Für uns war das eine recht günstige Lösung. Wir hätten uns so ein Haus nie leisten können. Ich verdanke meinem Vater alles. Doch alles, Elisabeth. Und deshalb wird es mir nie verzeihen, dass ich meine Mutter... dass ich diese Leute hierher eingeladen habe. Dann werde ich eben alle Schuld auf mich nehmen. Ja, schön, aber die Sache ist auch ohne das peinlich genug. Ich weiß ja gar nicht, wie ich mich Ihnen gegenüber verhalten soll. Glaubst du nicht, Arnold, dass sich das alles ganz von selbst ergeben wird, wenn Sie erst da sind? Ja, vielleicht hast du recht. Schließlich sind Sie meine Gäste. Ich werde die gesellschaftlichen Formen zu wahren wissen. Himmel, da werde ich, glaube ich, doch lieber einheizen lassen. Warum? Das kann eine recht frostige Angelegenheit werden. Was glauben Sie, ob meine Mutter wohl erwartet, dass ich ihr einen Kuss gebe? Tja. Ja, Arnold, ich glaube schon. Hoffentlich ist sie nicht gefühlvoll. Das macht mich immer verlegen. Ich weiß. Und du hast sie nie mehr gesehen? Nein. Wie ist denn das möglich? Als ich klein war, sie es wohl einmal versucht, aber mein Vater hat das verhindert. Das verstehe ich schon, aber später. Sie hat immer in Italien gelebt und ich bin nie nach Italien gekommen. Weißt du, das ist eigentlich ein sonderbarer Gedanke. Wenn ihr euch auf der Straße begegnet, ihr würdet einander gar nicht erkennen. Es ist nicht meine Schuld. Schuld? Aber wir hätten diesen Porteous nicht einladen sollen. Das war ein Fehler. Sieht doch so aus, als sollten wir die ganze Sache sozusagen akzeptieren. Und wie soll ich ihn empfangen? Wie? Soll ich ihm vielleicht die Hand schütteln und ihm auf den Rücken klopfen? Schließlich hat er das Leben meines Vaters zugrunde gerichtet. Wie viel würdest du dafür geben, wenn so eine nette kleine Autopanne ihr Kommen verhindern würde? Viel. Denn ich habe mich von dir wieder mein besseres Wissen überreden lassen und es hat mir seither jede Stunde leid getan. Ja, das sind also Anne und Teddy meine letzte Hoffnung, dass dieses Zusammentreffen nicht endgültig daneben geht. Nein, was ich versprochen habe, das halte ich. Aber für meinen Vater kann ich nicht garantieren. Natürlich nicht, mein Lieber. Und das verlange ich auch gar nicht. Darf ich oder soll ich mich erst durch einen von euren erschreckend aristokratischen Hühnern anmelden lassen? Bitte komm, wir haben dich schon erwartet. Mit Ungeduld, hoffe ich. Wir dachten, dass du noch einen Monat in Paris bleibst. Also nicht mit Ungeduld. Guten Tag an euch. Wie du schon zu meiner Begrüßung sagtest, für mich kann man nicht garantieren, denn ich behalte mir vor, meine Absichten dauernd zu ändern. Das ist das Einzige, was ältere Herren mit schönen Frauen gemeinsam haben. Unsere Freundin Anne kennst du ja. Aber natürlich. Wie reizend, dass ich sie hier treffe. Wie lange bleiben sie? Bis ich hinausgeworfen werde. Und hier darf ich dir Mr. Newton vorstellen. Ah ja. Guten Tag. Guten Tag. Spielen Sie Bridge? Ich spiele Bridge. Ich sehe, junger Mann, dass Sie ein guter Mensch sind. Gut, aber arm. Machen Sie sich nichts draus. Ich hoffe, Sie können 10 Schilling für 100 Points riskieren. Ich spiele selbst nicht höher. Das ist gut. Allerdings auch nicht niedriger. Wie lange? Ich meine, willst du lange hier bleiben, Vater? Ja, zum Lunch, vorausgesetzt, dass vielleicht doch noch eine entsprechende Einladung ergeht. Wir freuen uns entsetzlich. Ja, entsetzlich. Natürlich bleibst du zum Lunch. Nein, ich meinte, wie lange du hier in Aston Eddy bleiben willst. Das meinte ich. Das meintest du. Ihr könnt euch abermals entsetzlich freuen, ich bleibe eine ganze Woche. Gut, dann werde ich mich umziehen gehen und vorher noch die Rackets wegräumen. Könnte ich dich vor dem Lunch noch zu einem kleinen Spaziergang überreden, Arnold? Aber ja, gerne. Wie gefällt dir der Stuhl da, Vater? Ich habe ihn erst heute gekauft. Ist das nicht ein schönes Stück? Ein schönes Stück. 1750. Bitte? 1750. Ach so, ja. Und gar nicht daran herumgepfuscht. Na bravo. Guter Kauf, nicht? Ach, weißt du, ich verstehe davon ungefähr so viel wie ein Abgeordneter von Politik. Na ja, also dann bis zum Essen. Wer war der arme junge Mann? Teddy Newton. Er leitet eine Gummiplantage in den MSS. Mhm. Und was sind die MSS in der verständlichen Sprache des schlichten Alltags? Die malaiischen Schutzstaaten. Ah ja. Und warum sind wir in dieser überaus deutlichen Art alleingelassen worden? So, sind wir das? Ist es für die jüngere Generation wirklich so schwer verständlich, dass man alt werden kann, ohne zu vertrotteln? Aber jeder Mensch weiß doch, dass du außergewöhnlich gescheit bist. Jeder Mensch sollte das wissen. Ich habe es ja oft genug herum erzählt. Bist du nicht ein bisschen nervös? So bin ich das. Ja, genauso wie Arnold. Als ich die Absicht äußerte, mich von euch zum Essen einladen zu lassen, machte er ein Gesicht wie als Kind, wenn ich ihm Rizinus gegeben habe. Du hast ein erstaunlich gutes Gedächtnis. Willst du dich nicht setzen? Wenn ich es dir dadurch erleichtern kann? Hm. Du hast mir doch offenbar etwas sehr Angenehmes oder etwas sehr Unangenehmes mitzuteilen, bitte. Ich glaube, es wäre leichter für mich, wenn ich mich jetzt auf deinen Schoß setzen könnte. Also etwas Unangenehmes. Ich höre. Lady Catherine kommt hierher. Ja gut, und wer bitte ist Lady Catherine? Und deine Frau. Ich wollte sagen, Arnolds Mutter. Ach so. Du darfst Arnold keinen Vorwurf daraus machen. Es ist ganz allein meine Schuld. Er wollte nicht. Aber ich habe ihn so lange gequält, bis er endlich nachgab. Und ja, dann habe ich ihr geschrieben und habe sie eingeladen. Ich wusste gar nicht, dass du sie kennst. Ach, ich kenne sie auch gar nicht. Ich habe nur gehört, dass sie in London ist und im Claridge wohnt. Und da kam es mir so herzlos vor, wenn wir uns so gar nicht um sie kümmerten. Herzlos? Ach ja, natürlich. Wann kommt sie denn? Zum Lunch wird sie wohl da sein. Jetzt kann ich mir eure entsetzliche Freude erklären. Siehst du, wir haben dich noch nicht so früh zurückerwartet. Wir dachten, du bleibst noch einen Monat in Paris. Aber mein liebes Kind, wozu die Entschuldigungen? Erstens einmal ist das euer Haus, ihr könnt einladen, wenn ihr wollt. Und zweitens hat natürlich der geladene Gast vor dem Ungeladenen den Vorzug. Wenn sie auch noch so unrecht gehandelt haben mag, aber schließlich und endlich ist sie doch Arnolds Mutter. Es kam mir so unnatürlich vor, dass die beiden einander nie mehr sehen sollten. Diese arme, einsame, alte Frau tat mir entsetzlich leid. Ich würde mich sehr wundern, wenn sie alt geworden wäre. Und dass sie einsam ist, habe ich nie gehört. Und bitte, arm ist sie auf gar keinen Fall. Aber das ist noch nicht alles. Ich meine, ich konnte sie doch nicht gut alleine einladen. Das wäre doch eine Kränkung für sie gewesen. Und so habe ich Lord Porteous auch eingeladen. Na, bravo. Nun denke ich, wäre es dir doch sicher lieber, wenn du ihnen nicht begegnest. Ich wette, dass es ihnen lieber wäre, mir nicht zu begegnen. Aber bitte, ich kann natürlich auch drüben im Gartenhaus essen. Dort isst man sehr gut, wenn man unangemeldet erscheint. Denn dann bekommt man das, was das Personal für sich vorbereitet hatte. Aber du musst mir noch etwas über Lady Kitty erzählen. Ich weiß doch gar nichts über sie. Es ist ihr doch die ganze Welt zu Füßen gelegen. Ich meine, sie hatte einen angesehenen Mann, ein Kind. Sie spielte eine erste Rolle in der Gesellschaft. Und das alles gab sie auf einer Liebe willen. Ich beginne zu argwöhnen, dass du nicht nur an Arnold gedacht hast, wie du sie eingeladen hast. Weißt du, manchmal habe ich das Gefühl, als würde ich sie kennen. Ihr Gesicht ist ein wenig traurig, stelle ich mir vor. Denn von der Liebe wird man nicht fröhlich. Oder bleibt es doch nicht? Sie macht ernst. Lady Catherine. Zart und gebrechlich stelle ich sie mir vor. Gebrechlich könnte sie sein, aber ich glaub's nicht. Mit wunderschönen, schlanken Händen und mit weißem Haar. Wie oft habe ich sie vor mir gesehen in ihrem Renaissance-Palast, in dem sie da leben? Alte Meister hängen an den Wänden und in den Zimmern stehen wunderschöne geschnitzte Möbel. Und Lady Catherine in einem schwarzen Seidenkleid mit weißem Kragen aus altmodischer Spitze mit altmodischen Diamanten. Weißt du, ich habe meine Mutter nie gekannt. Ich wünschte, Arnolds Mutter könnte mir eine Mutter werden. Ich habe ihr so viel zu sagen. Bist du glücklich mit Arnold? Wie kommst du da herauf? Warum habt ihr keine Kinder? Du musst uns noch ein wenig Zeit lassen. Wir sind erst 3 Jahre verheiratet. Ach ja, richtig. Ich würde ganz gern wissen, wie Huey jetzt aussieht. Du meinst Lord Porteous? Ja. Er nützte die Künste seines Schneiders besser als irgendwer sonst in London. Schon deshalb wäre er, wenn er sich nicht selbst aus der Politik hinausgeworfen hätte, eines Tages Premierminister geworden. Wie sah er denn aus? Gut sah er aus. Eine gute Figur, ein glänzender Reiter. Er hatte das gewisse Etwas. Weißt du, ich muss gestehen, mir gefiel er auch. Übrigens, ich war sein Parlamentssekretär und er war Arnolds Taufpate. Ob es ihm wohl leid tut? Dass er Arnolds Taufpate war? Nein, dass es nicht beim Taufpaten geblieben ist. Ach, weißt du, ich glaube, danach sollte man nicht fragen. Ach, das sollte man nicht. Naja. Bist du jetzt böse auf mich? Auf dich? Aber. Aber. Operation gelungen? Ja. Er wird sich zurückziehen. Hat es ihn verärgert? Nein, ich glaube nicht. Er hat es mir jedenfalls sehr leicht gemacht. Sie sehen aber mitgenommen aus. Das bin ich auch. Immer noch. Ich glaube, hier in England weiß man das Leben nicht richtig einzuschätzen. Haben Sie nicht manchmal Heimweh? Doch, ja, zuweilen. Aber das kriegen Sie von Zeit zu Zeit alle da draußen. Hätten Sie denn nicht in England bleiben können? Das hätte ich schon, aber ich liebe das Leben da draußen, wissen Sie? England ist großartig, wenn man von Zeit zu Zeit wieder herkommt. Aber leben könnte ich hier nicht mehr. Was tun Sie dazu die ganze Zeit? Ich schufte wie ein Kuli. So ein Pflanzer führt ein ziemlich hartes Leben. Aber dann kann man großartig baden, herrlicher Strand, Palmen, Jagd und ab und zu Tanz zum Grammophon. Dann hat man auch eine nette kleine Freundin. Ich nicht. Aber Sie wollen doch sicher einmal heiraten. Ja, das möchte ich schon, aber das ist nicht so einfach. Wieso? Ist es dort schwieriger als hier? Dort ist man sehr aufeinander angewiesen. Draußen können Eheleute nicht ihre eigenen Wege gehen wie hier, wenn sie sich einmal nicht mehr verstehen. Aber so eine Frau... Ja? So eine richtige, wissen Sie? Die würde das Leben da draußen gegen kein anderes in der ganzen Welt eintauschen. Was nennen Sie eine richtige Frau? Eine, die Mut hat und Ausdauer. Und die ehrlich ist. Mein Haus steht auf einem Hügel. Und Kokospalmen wachsen bis hinunter zum Strand. Azaleen blühen, Kamelien, überhaupt alle Blumen, die es in den Tropen gibt. Und vor mir habe ich das blaue Meer. Ich liebe Sie, Elisabeth. Wissen Sie das? Nein, gewusst habe ich es nicht. Aber gehofft habe ich es. Und ich, Idiot, ich habe Sie noch nie geküsst. Aber ich möchte nicht, dass Sie es tun. Nicht jetzt. Sie kommen, Elisabeth. Wer? Ja, aber Kind, meine Mutter natürlich. Der Wagen fährt eben die Auffahrt heraus. Soll ich verschwinden? Nein, bleiben Sie, um Gottes Willen. Ich glaube, Anna, wir sollten Ihnen entgegengehen. Nein. Wir wollen Sie sich richtig anmelden lassen. Oh, mir ist ganz schlecht, so aufgeregt bin ich. Eure Gäste sind da. Ja, wir haben schon gehört. Ich habe angeordnet, dass das Essen gleich aufgetragen wird. Was, jetzt schon? Es ist doch erst 2:30. Ja, ich dachte, ging es vielleicht besser, wenn man nicht weiß, was man reden soll, kann man wenigstens essen. Lady Catherine, Champion Jenny, Rod Porters. Oh, das ist Elisabeth. Oh, Elisabeth, mein Kind. Oh, was für ein bezauberndes Geschöpf. Jui, ist sie nicht bezaubernd? Oh Gott. Haben Sie eine gute Fahrt gehabt? Ah, verdammt schlechte Straße hier. Guten Tag. Ja, guten Tag. Meine Liebe, ich möchte wissen, weshalb in England die Straßen so verdammt schlecht sind. Mein Junge. Unter Tausenden hätte ich ihn heraus. Das ist Arnold. Unter Tausenden hätte ich ihn heraus. Mein Junge, das Ebenbild seines Vaters. Mein Junge. Oh Gott. Was sag, hättest du mich auch wiedererkannt? Habe ich mich sehr verändert? Ich war doch erst 5 Jahre alt, als du... Ach, ich weiß es noch, als ob es gestern gewesen wäre. Ich ging hinauf in dein Zimmer. Da fällt mir ein, ich hatte immer den Verdacht, dass die Kinderfrau trank. Habt ihr herausgefunden, ob sie wirklich getrunken hat? Woher zum Teufel soll er denn das wissen? Ach, du hast nie ein Kind gehabt, Joey. Woher willst du wissen, was sie wissen und was sie nicht wissen? Darf ich Ihnen Arnold vorstellen, Lord Porteous? Ich habe Ihren Vater gekannt. Ja. Lebt er noch? Ja. Kann auch nicht mehr sehr jung sein. Geht's ihm gut? Ja. Tut er was für seine Gesundheit? Mir geht's gar nicht gut, dieses verdammte Klima hier. Dies ist Mrs. Johnson. Ja, guten Tag. Und das ist Mr. Newton. Ich hoffe, es stört Sie nicht, dass wir Gäste im Haus haben. Nein, im Gegenteil. Ich freue mich darüber. Oh, ich habe früher hier oft große Gesellschaften gegeben für die politische Prominenz. Wundervoll, was du aus diesem Raum gemacht hast. Das ist Arnolds Werk. Wie gefällt Ihnen dieser Stuhl? Ich habe ihn erst heute gekauft. Oh, pardon. Passt er nicht herrlich dazu? Herrlich. Das ist eine Fälschung. Das ist ja vollständig ausgeschlossen. Die Beine stimmen nicht. Ich verstehe nicht, wie Sie so etwas behaupten können. Wenn etwas daran stimmt, dann sind es die Beine. Ja, aber natürlich stimmen sie. Psst, du verstehst überhaupt nichts davon, Kind. Da irrst du dich aber, Jui. Das ist ein sehr schönes Stück Stuhl. Happy World? Nein, Sheraton. Ah, Juri, was meinst du? Wem sieht Arnold ähnlich? Mir oder seinem Vater? Ah, also ich finde, er ist mir aus dem Gesicht geschnitten. Arnold, ich muss dir ein Geständnis machen. Ich bin vorigen Winter zum Katholizismus übergetreten. Ich hatte schon seit Jahren vor und dann traf ich in Monte Carlo einen so reizenden Monsignore und dem habe ich allen meinen Kummer gebeichtet und er war so verständnisvoll. Aber ich wusste, es würde Juri nicht recht sein und darum habe ich es geheim gehalten. Nicht recht. Interessierst du dich für Religion? Wir müssen uns einmal ausführlich darüber unterhalten. Ist das ein Modell von Worth? Nein, Mason Arthur. Ja, ja, das ist die andere Möglichkeit. Entweder Worth oder Mason Arthur. Ich kaufe immer bei Worth, weil mir das Personal dort lieber ist. Was ist los, Louis? Was hast du denn? Mein neues Gebiss schießt so verdammt. Männer, nicht die kleinste Unbequemlichkeit könnt ihr ertragen. Für uns Frauen ist das Leben eine einzige Unbequemlichkeit. Von morgens bis abends, ja sogar in der Nacht. Oder meinst du, dass das sehr bequem ist, mit einer Maske auf dem Gesicht zu schlafen? Das verdammte Ding sitzt nicht fest. Das liegt nicht am Gebiss, das liegt an deinem Kaugummi. Ja, was? Das liegt an dem verdammten Zahnarzt. Also ich fand ihn entzückend. Er hat zu mir gesagt, meine Zähne würden halten, bis ich 50 wäre. Ein reizender Mensch. Er hat ein chinesisches Zimmer. Das ist ganz chinesisch. Während er dir auf dem Nerv herumbohrt, erzählt er dir, wie er Chiang Kai-shek plombiert hat. Interessierst du dich für China? Du weißt, die Chinesen haben sich ihre Zöpfe abgeschnitten. Ich verstehe sowas nicht. Das war das Einzige, was sie von den Japanern unterschieden haben. Es ist angerichtet, Sir. Darf ich Ihnen Ihr Zimmer zeigen? Das können wir nach dem Essen machen. Ich muss mir die Nase pudern, Yui. Pudere sie hier unten. Ich habe so etwas Rücksichtsloses noch nicht gesehen. Nachher warten wir hier eine halbe Stunde. Ich kenne dich. Frieden um jeden Preis, wie Churchill neulich sagte. Er hat eine Menge verdammt blödes Zeug gesagt, der Mann, aber das hat er nicht gesagt. Ach, was ist denn? Mein Lippenstift. Können Sie ihn nicht finden? Ach, im Wagen war er doch noch da. Juri, du weißt doch auch, dass ich ihn im Wagen noch gehabt habe. Gar nichts weiß ich. Ach, Juri, stell dich doch nicht so dumm an. Das musst du doch noch wissen. Wir fuhren durch das Tor und ich sagte, mein Heim. Und dabei nahm ich ihn heraus und malte mir die Lippen an. Vielleicht haben Sie ihn im Wagen verloren. Nein, ohne meinen Lippenstift bin ich nur ein halber Mensch. Sei so lieb und borg mir deinen, ja? Das tut mir schrecklich leid, aber ich besitze keinen. Willst du damit sagen, dass du keinen Lippenstift benutzt? Auf die Gefahr, ihn altmodisch zu erscheinen, aber ich habe noch nie einen benutzt. Na, schau dir doch ihre Lippen an. Wozu soll sie sich da noch Marmelade drauf schmieren? Schickt um Himmels Willen sofort jemanden hinunter und lasst den Wagen nachsehen, ja? Werde klingeln. Hat vielleicht jemand von den Herrschaften einen zierlichen Gebrauchsgegenstand verloren, der, wenn mich nicht alles täuscht, ein bevorzugtes Mittel zur Wiederherstellung der weiblichen Schönheit enthält? Mein Lippenstift! Ich fand ihn auf dem Weg vor dem Haus und bin glücklich, ihn persönlich überreicht haben zu dürfen. Das habe ich dem heiligen Antonius zu verdanken. Der hilft mir immer in solchen Fällen. Quatsch, dein heiliger Antonius sieht verdammt so aus, als ob es Clive wäre. Clive! Ach, du hast mich nicht erkannt. Naja, es ist ja auch schon eine ganze Weile her, dass wir uns gesehen haben. Mein armer Clive, deine Haare sind ja ganz weiß geworden. Ja, meine schon. Ich hoffe, ihr hattet eine angenehme Fahrt von London hierher. Oh, du darfst mir einen Kuss geben, Clive. Du gestattest, Juri. Aber ja. Und wie geht's dir, mein lieber Juri? Ja, bis auf das verdammte Rheuma. Ausgezeichnet, aber das Klima hier ist ja auch... Verdammt scheußlich. Womit du verdammt recht hast. Und weil wir gerade dabei sind beim Recht haben, mein lieber Huey, ich muss dir leider sagen, auch du bist älter geworden. So, findest du? Ja, und ich bin nicht der Einzige. Erst neulich hat mich jemand gefragt... Wie alt ich bin? Nein, ob du überhaupt noch lebst. Sie haben geläutet, so? Nein. Ja, ja, aber das ist vorüber, danke. Einen Augenblick, bitte. Meine liebe Elisabeth, ich bin eigentlich gekommen, mich dir auf Gnade oder Ungnade zu Füßen zu werfen. Ich bekomme im Gartenhaus drüben nichts zu essen. Mein Butler hat seinen Milchtag. Du isst natürlich mit uns. Wenn Arnold nichts dagegen hat. Vater. Legen Sie noch ein Gedeck für Mr. Jamie aus. Servus, Mann. Wie gefällt's dir, Arnold? Wer? Oh, Arnold! Ja, ja, ich finde ihn bezaubernd. Groß geworden, der Kleine, was? Ja. Naja, aber das war ja eigentlich zu erwarten. Nach 30 Jahren. Das war die dritte Möglichkeit. Was soll ich machen? Ein Tu-Spielen? Nein, eine kleine Pik. Ich spiele seit 30 Jahren in die Stärke. Das kann einem dann kein Mensch mehr abgewöhnen. Auch du nicht. Dein immer in die Stärke spielen war schon immer deine Schwäche. Wann kommt denn Arnold nach Hause? Ich glaube bald. Hat er eine Wahlversammlung? Nein, nur eine Besprechung mit seinen engsten Mitarbeitern. Ich kann Ihnen die Karten sehen. Vielleicht hilft's Ihnen. Sie können es brauchen. Ach, wie oft habe ich dir gesagt, du sollst deine Karten hochhalten. Es verdirbt dann doch das ganze Spiel, wenn man dem Gegner die Karten sehen kann. Man braucht ja nicht hinzusehen. Das ist gut, Herr. Muss ich so unbedingt mein Ass stechen? Ach, war das dein Ass, Liebling? Ja, es war mein Ass. Oh, entschuldige. Das hätte ich natürlich nicht tun sollen. Aber es war der einzige Stich, den ich machen konnte. Bravo, sehr gut. So ist es richtig. Das musstest du noch sagen. Jetzt weiß sie genau, was ich in der Hand habe. Ja, das wusste sie schon vorher. Wieso? Sie sagte doch, sie kann dir in die Karten sehen. Ich habe lediglich gemeint, ich könnte ihm in die Karten sehen. Das kommt doch auf dasselbe heraus. Ah. Nette Moral. Also wieder muss ich Kitty beipflichten, wenn jemand so dumm ist, mir seinen Platz zu zeigen, schaue ich natürlich auch hinein. Wie ein vernünftiger Mensch Bridge spielen soll. Entschuldige, aber erstens einmal bist du kein vernünftiger Mensch und zweitens, du solltest nicht Bridge spielen. Während andere um einen herumschreien, ist mir unbegreiflich. Verzeihen Sie, Lord Porteous. Wie groß war Arnolds Mehrheit bei der letzten Wahl? 700. Ja, da wird er aber beim nächsten Mal aufpassen müssen, dass sie ihm seinen Sitz nicht wieder wegnehmen. Mhm. Wird hier Bridge gespielt oder über Politik geredet? Über eine Wahl, Huey, nicht über Politik. Also mich stört das gar nicht beim Spielen, wenn man sich dabei unterhält. Das stimmt insofern, dass du nicht schlechter spielst, wenn du redest, als wenn du den Mund hältst. Nur weil ich anders spiele als du, meinst du, ich kann überhaupt nicht spielen. Na bravo, jetzt gibst du wenigstens zu, dass du anders spielst. Verstehe nur nicht, dass du deine Kartenkunststücke als Bridge bezeichnest. Du spielst doch nur zum Spaß. Also, ich hasse Leute, die beim Bridge-Spielen ein Gesicht machen, als stünden sie an einem offenen Grab. Natürlich hältst du wieder zu Kitty. Das ist doch das Mindeste, was er tun kann. Leider. Wie meinst du das, Huey, leider? Der letzte Stich gehört wohl mir. So, also, einmal nicht. Sie haben Renaults gemacht. Wer, Renault? Ich habe Renaults gemacht, noch nie. In meinem Leben. Sie haben nicht Herz zugegeben, wie Herz gespielt wurde. Farbe bekennen war immer meine Stärke. In der Politik schon, aber beim Bridge. Psst, Kiewitz, du weißt. Du hast Renaults gemacht, er hat recht. Wer? Teddy, aber Sie konnten sich ja selbst überzeugen. Sie haben zweimal Karo zugegeben, statt Herz zu spielen. Ich Deshalb haben Sie zum Schluss mit dem Herzzehner noch einen Stich gemacht. Das macht drei Überstiche. Hab ich schon. Gerechtigkeit muss sein. Ja, wenn man... Blas mir nicht immer in den Nacken. Ich kann doch nicht leiden, wenn immer jemand hinter mir steht und mir in den Kragen bläst. Stört es jemanden, wenn ich eine Patience lege? Nein? Na also. So, nimm mir jetzt ein Buch und hol mich auf meinem Zimmer von dieser aufregenden Partie. Wollen wir nicht einen kleinen Spaziergang machen, Huey? Wozu? Damit wir etwas Bewegung haben. Ich brauche keine Bewegung. Jeder Mensch braucht Bewegung. Ich überlasse dir meinen Anteil. Der Siebener geht auf den Achter. Der Siebener geht auf den Achter. Ich brauche keine Sprechchöre. Und ich gedenke, den Siebener nicht auf den Achter zu legen. Und der Bube geht auf die Dame. Dankeschön. Ich bin ja nicht blind. Und die drei kannst du alle hierhin überlegen. Wäre es nicht einfacher, ihr würdet die Patience für mich legen. Du übersiehst ja aber auch alles, Huey. Ja, das war doch früher nie der Fall, Huey. Verdammt nochmal, könnt ihr nicht verschwinden, ihr stört mich. Er wollte dir doch nur helfen, wie früher. Ich brauche keine Hilfe. Zum Donnerwetter, ich brauche Ruhe, wie früher. Es ist einfach trostlos, wie du dich benimmst. Es ist einfach zum Verrücktwerden, wenn man spielen will und andere Leute einem immer dazwischen quatschen. Ja, gut, gut, gut. Von nun an sagen wir kein Wort mehr. Hoffentlich. Ja, ich glaube, sie geht auf. Wenn ich so blödsinnig gewesen wäre, den Siebener zu nehmen, sehe sie jetzt mit allen anderen da. Der Dreier geht auf den Vierer! Verdammt nochmal, sollt ihr mich nicht in Ruhe lassen, um ja nicht auszuhalten! Aber mein Lieber, sie wäre doch aufgegangen. Das weiß ich ja, da brauche ich dich doch nicht dazu. Ah, sei doch nicht so streitsüchtig, Louis. Streitsüchtig? Ich bin 30 Millionen noch weiter. Wie oft soll ich euch sagen, dass ich nicht gestört werden will? Also wenn ich das hier abzulege. Ich schreie, so laut es mir passt. Also das ist einfach unmöglich, wie du dich benimmst. Du bist wirklich ein Scheißer. Du bist ein Scheißer. Oh Gott, oh Gott, jetzt fängt sie auch noch an zu heulen. Kitty! Kittylein! Also, wenn man den beiden so zuhört, würde man nicht glauben, dass sie gar nicht verheiratet sind. Ich meine, miteinander. Es ist wirklich reizend von dir, dass du so oft herübergekommen bist, seit sie da sind. Du hast uns die Sache unendlich erleichtert. Ironie, meine Liebe, ist eine Ausdrucksform, die nicht zu dir passt. Worauf willst du eigentlich hinaus? Wie meinst du das? Du weißt genau, was ich meine. Ich weiß es nicht. Du hast versprochen, nicht herüberzukommen, aber kaum waren sie hier, warst du auch da. Warum? Ja, zunächst einmal aus Hunger und dann aus Neugier. Eine simple, verständliche Neugier. Und seither bist du immer da gewesen. Und ich habe beobachtet, dass du jedes Mal, wenn die beiden miteinander streiten, ein boshaftes Vergnügen darin findest, sie dabei aufzuhetzen. Ja, ich habe nicht den Eindruck, dass die Liebe zwischen den beiden noch wesentlich beschädigt werden könnte, oder? Ich werde mich zurückziehen. Nein, bleiben Sie, Mr. Newton, ich räume in einer Minute das Feld. Übrigens, wir sprachen auch schon über Lady Kitty noch, bevor sie gekommen war. Da sollte sie freilich eine gebrechliche alte Dame sein, in schwarzer Seide, mit den alten Spitzen, weißt du noch? Du bist ein Mephisto. Einverstanden, Mephisto stand ja immer schon im Ruf, ein Weltmann zu sein. Aber wie hätte ich sie mir denn vorstellen sollen? Sie war fröhlich und unkompliziert. Wer hätte je gedacht, dass diese strahlende Heiterkeit sich in so viel Geschwätzigkeit und diese zauberhafte Natürlichkeit sich in so viel Affektiertheit verwandeln würde? Es geht mir auf die Nerven, wenn du so über sie sprichst. Es ist die Wahrheit, die dir auf die Nerven geht, nicht ich. Aber sie war doch einmal deine Frau. Sie ist doch die Mutter deines Sohnes. Hast du denn gar kein Gefühl mehr für sie? Warum sollte ich? Ausgerechnet ich. Auf ihrer Seele liegt die Schminke so dick wie auf ihrem Gesicht. Sie hat nicht eine einzige natürliche Empfindung mehr. Sie ist eine Attrappe. Ja, ja, ich weiß. Jetzt hältst du mich natürlich für einen grausamen, zynischen alten Mann. Ich sage also leider. Leider ist sie das. Aber wenn ich sehe, was aus ihr geworden ist und mir vorstelle, was aus ihr hätte werden können, dann muss ich lachen, weil ich sonst heulen müsste. Woher willst du wissen, dass sie sich nicht genauso entwickelt hätte, wenn sie deine Frau geblieben wäre? Ich mag dich besonders gern, wenn du bitter und ein bisschen unverschämt wirst. Hast du mich genügend gern, um eine Frage zu beantworten? Wir sind die Geschöpfe unserer Umwelt. Kitty ist töricht und nutzlos, weil sie ein törichtes und nutzloses Leben geführt hat. Du bist schrecklich, Mutter. Ich will natürlich keineswegs behaupten, dass ich sie hätte daran hindern können, zum Zerrbild einer alt gewordenen schönen Frau zu werden. Aber das Leben hätte sie daran hindern können. Hier hätte sie doch alles gehabt. Eine Familie und viele gute Freunde. Frag sie doch einmal, was für ein Leben sie dort unten geführt hat. Zwischen geschiedenen und ausgehaltenen Frauen und den dazu passenden männlichen Partnern. Es gibt nichts Trostloseres, als sein Leben dem Vergnügen widmen zu müssen. Aber sie hat geliebt. Und es war eine große Liebe. Ich empfinde nichts anderes als Mitleid und Zuneigung für sie. So, und was glaubst du, hat sie dann später empfunden, als sie dahinter kam, dass sie Porges zugrunde gerichtet hatte? Denn das ist doch mit Händen zu greifen, schau ihn dir doch einmal an. Gestern Abend nach dem Essen war er, verzeih, völlig betrunken. Und vorgestern Abend auch. Ich weiß. Und sie scheint das gar nicht außergewöhnlich zu finden. Wie lange mag das wohl schon so gehen, dass er jeden Abend betrunken ist? Kannst du dir überhaupt noch vorstellen, dass das einmal ein vielversprechender, tatkräftiger Mann gewesen ist? Was ist er jetzt? Ein mürrischer alter Knacker mit falschen Zähnen. Du hast auch falsche Zähne? Ja, zum Teufel, aber meine passen! Sie hat ihn auf dem Gewissen. Und sie weiß, dass sie ihn auf dem Gewissen hat. Weshalb erzählst du mir eigentlich das alles? Weil ich dich mag und weil ich deine Frage beantworten wollte. So, jetzt gehe ich wieder hinüber, jedenfalls für eine Weile. Ich fürchte, wir haben Mr. Newton sehr gelangweilt. Aber gar nicht. Wann kehren Sie in die Schutzstaaten zurück? Ich weiß es nicht. Aha. Warum fragt er? Aus seiner Höflichkeit. Nein, Sie wissen ja nicht, wie gescheit er ist. Er kommt mir vor wie eine Röntgenkamera. Glauben Sie, er hat etwas bemerkt? Ich fürchte. Als er davon sprach, dass Lady Kitty Lord Porges die Karriere ruiniert hat, da hatte ich auch das Gefühl, dass er auf irgendetwas angespielt hat. Ich denke, er wollte mich überreden, Ihre Karriere nicht kaputt zu machen. Das ist furchtbar nett von ihm. Bloß will ich gar keine machen. Aber wenn Sie sich überreden lassen, dann werde ich morgen abreisen. Warum? Weil ich Sie ganz oder gar nicht haben will. Mein Gott, sind Sie habsüchtig. Wieso? Sie sagten, Sie hätten mich gern. Ja, das habe ich gesagt. Und es ist auch wahr. Aber sehen Sie, wenn ich Ihnen jetzt einen richtigen Heiratsantrag, ja, oder sagen wir besser eine Liebeserklärung machen würde, ja, und sie damit in Verwirrung brächte, dann finde ich das gar nicht anständig von mir. Deshalb möchte ich, dass wir ganz kühl und sachlich bleiben. Deshalb wollte ich Ihnen noch einen Brief schreiben. Warum haben Sie das nicht getan? Ach, ich hab's ja getan, aber dann kam mir der Brief so kühl und sachlich vor, dass ich heulen hätte können. Und ich liebe Sie doch, Elisabeth. Darf ich rauchen? Wenn es Sie beruhigt. Normalerweise ja. Wissen Sie, die Sache ist so. Ich habe noch niemals richtig geliebt. Und? Und jetzt hat es mich erwischt. Und? Wie soll ich ohne Sie leben? Ich habe kein Feuer. Doch! Nein, ich meine kein Streichholz für die Zigarette. Anne hat es hinten liegen gelassen, hat es auf das Tischchen gelegt. Danke. Wissen Sie, Teddy, dass Sie ein furchtbar netter, furchtbar dummer Kerl sind? Stimmt. Ich weiß nämlich nicht einmal, wie man es anstellt, einer Frau den Hof zu machen. Aber auch wenn ich es wüsste, dann täte ich es jetzt nicht. Denn ich will unseren Fall ganz kühl und sachlich behandeln. Ich bin froh, dass Sie es nicht können. Es wäre mehr, als ich es ertragen könnte. Wenn Sie aber wissen wollen, weshalb ich Sie liebe. Es ist nicht deshalb, weil Sie hübsch sind. Ich würde Sie genauso lieben, wenn Sie alt und hässlich wären. Ich liebe das, was Sie sind. Nicht, ich meine, nicht Ihr Aussehen. Ich fühle mich einfach wohl in Ihrer Gesellschaft, wissen Sie? Ich bin närrisch vor Glück, wenn ich weiß, dass Sie da sind. Dass es Sie gibt, sozusagen. Oder kühl und sachlich. Ich liebe Sie. Ist das alles? Hol dich der Teufel. Hol dich der Teufel, hast du gesagt? Ja, habe ich gesagt. Aber es hat geklungen, als wolltest du sagen, oh du mein Liebling. Ach, Elisabeth, es ist nicht mehr auszuhalten mit dir. Ich tue doch gar nichts. Ach, du bringst mich ganz aus dem Konzept. Was ich sagen wollte, ist nämlich ganz einfach. Ich bin ein ganz gewöhnlicher Kaufmann. Ich bedeute nichts in der Gesellschaft. Du bist reich und hast alles, was ein Mensch sich nur wünschen kann. Trotzdem, Elisabeth, schmeiß den ganzen Krempel hin und komm mit mir. Aber wenn du mich nicht haben willst, dann sag mir es jetzt. Teddy, alles andere auf der Welt ist mir gleichgültig. Ich gehe mit dir, wohin du willst. Ich liebe dich, du! Oh Gott, was wird das jetzt für ein Leben werden? Ja, was wird das jetzt für ein Leben werden? Zunächst darf ich eure Gastfreundschaft nicht weiter in Anspruch nehmen. Aber heute kannst du nicht mehr weg, es geht kein Zug mehr. Dann fahre ich morgen früh und bleibe so lange in London, bis du zu mir kommst. Aber eines sage ich dir gleich, so wie Lady Kitty mache ich es nicht. Ich hinterlasse keinen Brief auf dem Nadelkissen. Ich werde Arnold alles sagen. Armer Kerl. Er hat wenigstens den Anspruch auf Ehrlichkeit. Und wenn es Streit gibt? Besser als Lüge und Heimlichtuerei. Na schön, dann will ich aber auch dabei sein, ja? Nein. Ich möchte es ihm alleine sagen. Und du wirst dich nicht umstimmen lassen? Von niemandem? Nein. Das ist unser Wagen. Arnold kommt zurück. Ich gehe hinauf und wasche mir das Gesicht, dass niemand merkt, dass ich geweint habe. Elisabeth! Ja? Ganz kühl und sachlich? Idiot, du. Den Tee, Mr. Hambler. Sehr wohl, Sir. Den Tee. Den Tee. Bleib doch sitzen, mein Junge. Du hast doch nicht den mindesten Grund, so schrecklich höflich zu mir zu sein. Vielleicht können wir uns einmal ein bisschen miteinander unterhalten. Bis jetzt haben wir noch keine 5 Minuten für uns gehabt. Schließlich muss ich dich doch kennenlernen, nicht? Ich habe Auftrag gegeben, den Tee zu servieren. Ich möchte ausdrücklich betonen, dass mein Vater ohne mein Einverständnis hier ist. Warum so feierlich? Ich finde es sehr nett, dass er hier ist. Und ich habe gemeint, es müsste für dich und Lord Porteous äußerst peinlich sein. Wieso? Hugh ist doch einmal sein bester Freund gewesen. Sie haben zusammen studiert in Eton und Oxford. Übrigens, dein Vater gefällt mir jetzt viel besser als früher. Damals war er so unerträglich schön. Aber jetzt finde ich ihn richtig attraktiv. Oh, darf ich dir einschenken? Ja, bitte. Das ist gut. Nimmst du Zucker? Nein, danke. Ist das nicht eigentlich merkwürdig, dass ich meinen eigenen Sohn fragen muss, ob er Zucker in den Tee nimmt? Das Leben ist wirklich sehr komisch. Ich fürchte, ich bin zu ernsthaft veranlagt, um dafür das rechte Verständnis zu haben. Na ja? Ja. Sag, wie alt bist du jetzt? 35. Tatsächlich? Also darauf würde ich mich an deiner Stelle nicht so fest verlassen. Da kommt Lord Porteous. Ich hole mein Buch über altenglische Wohnkultur. Da ist ein Stuhl abgebildet, der diesem da aufs Haar gleicht. Ah, der reine Familientag. Ja, ein gewissenloser Fotograf könnte uns einem ahnungslosen Publikum als das Muster einer einträchtigen englischen Familie andrehen. Ich bin in 5 Minuten wieder da, Lord Porteous. Ich möchte Ihnen gerne etwas zeigen. Stuhlbeine vermutlich. Hättest du vielleicht Lust, eine Partie Piquet mit mir zu spielen, Huey? Nicht übermäßig. Warum denn nicht? Du verlierst ja doch. Nur dann spielen wir, dann kannst du ja Geld verdienen. Also ich habe keine Lust, mit dir zu spielen. Ich verstehe dich nicht, Huey. Ja, weil mir sein Benehmen nicht passt. Und was hast du denn an mir auszusetzen? Dass du dich fortwährend hier herumtreibst. Das ist doch eine leicht begreifliche Anhänglichkeit an mein altes Haus und an euch. Wenn du auch nur eine Spur von Takt besäßest, wärst du weggeblieben, solange wir hier sind. Du bist aber wirklich nicht unoriginell. Wenn ich schon bereit bin, die Vergangenheit zu vergessen, warum tust du das dann nicht? Du musst doch zugeben, der Geschädigte von uns beiden bin ich. Wieso zum Teufel bist du der Geschädigte? Ja, hier, weil du zum Teufel mit meiner Frau durchgebrannt bist. Und da wagst du zu behaupten, du bist der Geschädigte. Wir wollen doch jetzt die alten Geschichten ruhen lassen. Warum können wir nicht gute Freunde sein? Misch dich gefälligst nicht ein, Kitty. Erlaube mal, ich gehöre schließlich auch dazu. Das könnte man ohne Übertreibung behaupten. Und ich habe Clive sehr gerne. Quatsch, du hast dir nie auch nur so viel als Clive gemacht, sagst du ja nur, um mich zu irritieren. Aber nein, nein, nein. Ich finde überhaupt, Clive sollte mit uns nach Florenz kommen und bei uns wohnen. Ja, das wäre reizend. Florenz im Frühling ist ja herrlich. Ihr habt doch Zentralheizung. Verdammt, ich kann dich nicht ausstehen. Ich habe dich nie ausstehen können und ich werde dich niemals ausstehen können. Das ist aber schade. Ich habe dich sehr gern, ich habe dich immer gern gehabt und ich werde dich immer gern haben. Das kannst du auch. Du bist doch eigentlich wirklich reizend, klar. Warum zum Teufel bist du ihm dann weggelaufen? Ach, willst du mir vielleicht einen Vorwurf daraus machen, dass ich dich geliebt habe? Du bist wirklich abscheulich. Du bist wirklich abscheulich. Aber Kinder, streitet euch doch nicht. Er ist an allem schuld, er allein. Ich bin wirklich der umgänglichste Mensch auf der Welt, aber er könnte eine Heilige zu mir Gehre machen. Meine Lieben, in jeder menschlichen Beziehung muss ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Geben und Nehmen bestehen. Was zum Teufel will er denn damit wieder sagen? Es ist meinem scharfen Auge nicht entgangen, dass ihr beide die Gewohnheit habt, eure Beziehung ab und zu durch einen Streit zu verunstalten. Und ich finde das immer so schade. Möchtest du nicht die überaus große Freundlichkeit haben, dich um deine eigenen Angelegenheiten zu kümmern? Es ist deine eigene Angelegenheit, weil er möchte, dass ich glücklich bin. Ein Wunsch, der meiner aufrichtigen Zuneigung zu Kitty entspringt. Warum hast du dann früher nicht besser auf sie aufgepasst? Wie meinst du das, Huey? Aber Huey, du warst doch mein bester Freund. Ich habe dir eben vertraut, aber das war wohl unvorsichtig von mir. Unverzeihlich war es. Jetzt weiß ich, wie du das meinst. Warum zum Teufel fragst du mich dann? Das ist nun der Mann, für den ich alles geopfert habe. 30 Jahre lang habe ich in einem schmutzigen Marmorpalast gelebt, ohne jeden modernen Komfort. Das ist keine Zentralhalle, auch kein Badezimmer. Und nicht einmal das, in einem Waschzuber muss ich baden. Ach, du Ärmste, was musst du gelitten haben? Wirklich, Ui, wie kann man einer verwöhnten Frau so etwas zumuten? Also ich habe es satt, mir immer wieder vorrechnen zu lassen, was du für mich geopfert hast. Da habe ich etwa nichts geopfert. Premierminister hätte ich werden können ohne dich. So ein Unsinn! Unsinn! So alle Leute sagten damals, dass ich Premierminister werden würde. Clive, wäre ich Premier geworden oder nicht? Es wurde allgemein für unvermeidlich gehalten. Also ich habe es satt, immer wieder zu hören, dass ich dir deine Karriere zerstört habe. Premierminister, dazu gehört ein Kopf, dazu gehört eine Persönlichkeit. Mit Mundwerk und Ellbogen schafft man das auch. Und überhaupt, in der Politik sind die Männer gar nicht so wichtig. Auf die Frauen kommt es an, die hinter den Politikern stehen. Ich zum Beispiel, ich hätte Clive nichts einen Sitz im Kabinett verschaffen können, wenn ich nur gewollt hätte. Du, Clive. Ja, ja, ich mit meiner Schönheit, mit meiner verführerischen Anmut, mit meiner Klugheit, mit meiner Energie, ich hätte alles erreicht, was ich gewollt hätte. Für Clive? Ja, für Clive. Er war nichts weiter als mein parlamentarischer Sekretär. Wenn ich Premierminister geworden wäre, ich hätte ihn als Gouverneur in irgendeine Provinz gesetzt. Westaustralien oder so. Aus reiner Nettigkeit. Und du glaubst, ich wäre in Westaustralien verschimmelt? Ich mit meiner Schönheit, mit meiner verführerischen Anmut? Oder Barbados vielleicht. Das hätte dir so gepasst. Das wäre das höchste der Gefühle gewesen. Unsinn, ich hätte Indien verlangt. Nie im Leben hätte ich dir Indien gegeben. Doch, hättest du mir Indien gegeben. Und ich sage dir, du hättest es nicht bekommen. Sondern wäre ich zum König gegangen und der hätte es mir gegeben. Das ganze Land hätte darauf bestanden, dass ich Indien bekomme. Vizekönigin wäre ich geworden. Und ich sage dir, solange ich für das Wohl des britischen Empire verdammt die Scheiße, ich bin wieder raus. Es ist zu viel, es ist zu viel. 30 Jahre lang habe ich es mit ihm ausgehalten, aber jetzt bin ich am Ende. Beruhige dich, Kitty, das geht vorbei. Nein, ich bin entschlossen, jetzt ist Schluss, jetzt ist Schluss. Jetzt ist Schluss, jetzt ist Schluss. Na? Da? Schluss, Schluss, Schluss. Ich war so gerührt, Clive, als ich hörte, dass du nie mehr hier in diesem Haus gewohnt hast, seitdem ich es verlassen hatte. Och du, ich will mich nicht feindseliger machen, als ich bin. Nach den Gesetzen meiner Kirche, die ja keine Scheidung kennt, bin ich noch immer deine Frau. Ach, die Kirche hat ja so recht. Wie weiß, dass eine Frau stets zu ihrer ersten Liebe zurückkehrt? Clive, ich bin bereit, zu dir zurückzukehren. Nein, Kitty, ich könnte es einfach nicht verantworten, deine vorübergehenden Unstimmigkeiten mit Huey als derart auszunutzen. All die Jahre hast du auf mich gewartet. Um Arnolds Willen. Du, ich glaube, um Arnolds Willen brauchen wir uns wirklich keine Sorgen mehr zu machen. Er dürfte sich an die bestehenden Familienverhältnisse gewöhnt haben. Und weißt du, Clive, ich glaube, ich habe mir in der Zwischenzeit die Hörner abgelaufen. Es ist vielleicht nicht sehr glücklich, wenn ich den Vergleich mit den Hörnern auf mich ausdehne. Aber ich habe ja nichts dergleichen getan. Ich war ja als junger Mann sehr brav. Ja, das warst du, ja. Und ich bin sehr froh darüber, denn das gibt mir jetzt als alter Mann die Möglichkeit, weniger brav zu sein. Bitte? Das musst du mir näher erklären, Clive. Ja, als du mir damals durchgegangen warst, da fühlte ich mich elend. Ich war wütend und sehr, sehr traurig. Jene. Natürlich, die männliche Eitelkeit. Ja, aber wie du ja weißt, war ich seit jeher dem Studium der Weltgeschichte ergeben. Und da traf mich die Erkenntnis, dass ich mein Schicksal mit fast allen ihrer größten Männer teilte. Woran kann das liegen? Die Erklärung dafür ist ganz einfach. Frauen haben eine unüberwindliche Abneigung gegen das Vorhandensein von Geist im Mann. Und die Weltgeschichte ist eigentlich nichts anderes als die Geschichte ihres mehr oder weniger erfolgreichen Kampfes dagegen. Und wenn sie ihn gar bei ihren eigenen Männern finden, dann rächen sie sich an ihnen, indem sie das aus ihnen machen, was du aus mir gemacht hast. Das ist genial. Ich glaube, es ist sogar wahr. Und wahr ist ferner auch, dass ich nach deinem Abgang das Gefühl hatte, der Gesellschaft nichts mehr schuldig zu sein. Und ich beschloss, auf meinen Sitz im Unterhaus zu verzichten. Zu meiner Beruhigung konnte ich feststellen, dass nachher nicht schlechter Politik gemacht wurde als vorher. Ja, und die Liebe, Clive, ist dir die nie wieder begegnet? Gott sei Dank, leider nein. Und ehrlich, Kitty, meinst du nicht, dass die Liebe sehr überbewertet wird? Die ist das Herrlichste auf der Welt. Ja, und du meinst auch, dass es sich lohnt, so viel dafür zu opfern? Ja, ehrlich, Clive, wenn ich mein Leben noch einmal leben könnte, dann würde ich dich betrügen, aber ich würde dich nicht verlassen. Das ist eine bezaubernde Alternative. Ja, aber warum reden wir immer von mir? Ich möchte so gerne wissen, wie es dir ergangen ist, nachdem du, im ersten Jahr nach deiner Abreise, da habe ich mich schon... Gekränkt. Naja. Gegrämt. Das trifft es auch nicht ganz präzise. Du hast gelitten. Ich war jedenfalls berühmt als Verkörperung des Liebeskummers. Und in dieser Situation hatte ich einen ständigen Ansturm tröstungswilliger weiblicher Freikorps abzuwehren. Und das ist dir gelungen? Ja, das schon. Aber ich musste schließlich die Flucht aus den Salons von Mayfair ergreifen, um nicht in diesem Gemetzel schließlich doch noch... zu straucheln. Aber ich bitte dich. Zu fallen. Ja, sagen wir, zu unterliegen. Das ist kein schlechtes Wort dafür. Und dann... Dann war ich von Zeit zu Zeit Berater und Mäzen sehr liebenswerter, sehr hübscher junger Mädchen aus der Mittelschicht und den angrenzenden Bezirken. Ich verstehe nicht, was die Männer an jungen Mädchen finden. Die sind doch langweilig. Das ist ein sehr begreifliches Vorurteil. Aber weißt du, Kitty, ich schätze alte Freunde, alte Bücher, alten Wein. Aber ich liebe junge Frauen. Ja, und, und was tust du im Übrigen? Ich pflege meine Persönlichkeit. Und da fühlst du dich nicht manchmal einsam? Oh ja, das schon. Aber das ist dann sehr schön. Ja. Ja, dann bleibt mir nur noch eines übrig. Und das wäre? Mich zum Dinner umzukleiden. Ausgezeichnet. Darin will ich deinem Beispiel gerne folgen. Wo ist Arnold? Arnold, der ist vor ungefähr 10 Minuten weggegangen, um etwas zu holen und es Lord Porchers zu zeigen. Der seinerseits ist vor ungefähr 5 Minuten weggegangen. Und wenn die beiden einander nicht inzwischen irgendwo begegnet sind, dann müsste Arnold eigentlich gleich... Ja, genau das ist es, was ich gemeint habe. Hast du den Augenblick Zeit, Vater? Nein, es tut mir leid. Ich bin gerade im Begriff, mich umziehen zu gehen. Und du, Elisabeth? Ich bin bereits umgezogen. Nein, ich meine, ich habe deine Abbildung von einem Stuhl gefunden, der fast genauso aussieht wie meiner. Und der stammt aus dem Jahr 1750. Na, was sagst du dazu? Das interessiert mich ganz und gar nicht. Nicht wahr? Ich muss das doch gleich Lord Porteous zeigen. Also, dass du bei uns nie ein Gegenstand am selben Platz bleiben kann. Das ist die reine Hexerei. Kaum stelle ich etwas richtig hin, gleich rückt es wer vom Fleck. Es muss wirklich scheußlich für dich sein. Das ist es auch. Und du bist die Schlimmste von allen. Ich habe dich überhaupt sehr enttäuscht, nicht, Arnold? Ja, so schlimm ist es auch wieder nicht. Es tut mir nur leid, dass du für meine Hobbys... Innenarchitektur und Außenpolitik. Ja, so gut wie kein Interesse hast. Wir haben überhaupt sehr wenig Gemeinsames, nicht, Anna? Ja, nur glaube ich nicht, dass du daraus mir einen Vorwurf machen kannst. Nein, dir kann man weder einen Vorwurf machen, noch trifft dich irgendeine Schuld. Vorwurf, Schuld? Also sag schon, was ist eigentlich los? Ich möchte gehen, Anna. Gehen? Wohin? Fort. Für immer. Liebes Kind, was redest du da eigentlich? Ich möchte meine Freiheit wieder haben. Ich weiß, was du meinst. Du fühlst dich nicht wohl. Du brauchst eine Luftveränderung. Deine Nerven sind überreizt. Völlig verständlich. Mutter und Lord Porteous und dann auch noch Papa und die Wahlen stehen vor der Tür. Ich kann mir vorstellen, dass es uns beiden gut täte, jetzt für 1 oder 2 Wochen nach Paris zu fahren. Willst du? Nein, Arnold, so ist es nicht. Ich bin entschlossen, sonst hätte ich kein Wort gesagt. Ich halte das Leben, das ich hier führen muss, einfach nicht mehr aus. Dann musst du mir aber schon die Bemerkung gestatten, dass das ganz allein deine Schuld ist. Ich biete dir die Möglichkeit, ein mit schönen und nützlichen Dingen ausgefülltes Leben zu führen. Wir haben einen anspruchsvollen, auserwählten Kreis. Was willst du noch? Arbeit, Wagnis, Gefahr, Liebe. Alles Dinge, die ich nur dem Namen nach kenne. Du erwartest doch wohl nicht von mir, dass ich das alles ernst nehmen soll. Ich liebe dich nicht, Arnold. Aber wir sind nun einmal verheiratet. Niemand hat dich gezwungen, diese Ehe einzugehen. Du hast dir selbst das Bett gemacht. Nun wirst du auch darauf liegen müssen. Das ist ein ganz falsches Sprichwort, Arnold. Wenn einem das selbstgemachte Bett nicht passt, dann bleibt einem immer noch der Fußboden. Großer Gott, jetzt fange ich doch an, Wortspiele zu machen. Das ist kein Wortspiel, Arnold. Das ist bitterer Ernst. Ich bin entschlossen, dich zu verlassen. Und darf ich mich nach dem Grund erkundigen? Oder habe ich deine Entscheidung, stillschweigend hinzunehmen? Du kennst die Gründe. Ich kann sie nur 100 und aber 100 Male wiederholen. Bitte, Arnold, sei vernünftig und gerecht. Du kannst einen Menschen, der frei sein will, nicht zwingen, bei dir zu bleiben. Ich liebe dich doch. Das hast du mir aber nie gesagt. Ich habe gemeint, du setzt es als selbstverständlich voraus. Nach 3 Jahren Ehe benimmt man sich nicht mehr wie ein verliebter Gockel. Männer, unsere Schlages heiraten noch, um eine Häuslichkeit, ein Heim zu haben. Um nicht durch Unruhe und und Begierden von unseren wesentlichen Aufgaben abgelenkt zu werden. Klar und einleuchtend. Aber das eine musst du wissen, ich habe dich geliebt vom ersten Augenblick an und ich liebe dich immer noch so wie damals. Das klingt vielleicht hart, Arnold, aber wenn man einen Mann nicht liebt, dann bedeutet einem seine Liebe nicht sehr viel. Und wo bleibt die Dankbarkeit für alles, was ich für dich getan habe? Dankbarkeit, Arnold. Als Gegenleistung habe ich hier ein Leben leben müssen, für das ich nicht geeignet bin. Wir sind quitt. Aber das ist ja alles Unsinn. Und ich bin nicht bereit, dir deinen Willen zu lassen. Willst du mich in das Schloss und Riegel setzen? Bitte sprich nicht mit mir, als ob ich ein unvernünftiges Kind wäre, ja? Du bist meine Frau und du wirst dich damit abfinden müssen, es zu bleiben. Und wie stellst du dir in Zukunft unser Leben vor? Glaubst du, dass unter diesen Umständen nur eine Minute des Glücks möglich ist, für dich wie für mich? Also, was schlägst du vor? Die Scheidung? Scheidung? Bist du wahnsinnig? Glaubst du, ich habe Lust, deiner Marotte meine ganze Laufbahn zu opfern? So deine Laufbahn? Jawohl, meine Laufbahn! Mein Sitz im Unterhaus ist ohnehin wackelig genug. Durch einen Scheidungsprozess wäre ich ein für alle Mal erledigt. Du wirst es trotzdem tun müssen. Ah, jetzt verstehe ich. Es ist ein anderer im Spiel. Ja. Wer? Teddy Newton. Was? Dieses Symbol gesunder Durchschnittlichkeit mit Perlzähnen und Flanellhosen. Nein, armes Kind, das ist so komisch, dass ich dir nicht einmal böse sein kann. Teddy Newton. Das hat keinen Zweck, Arnold, lach so viel du willst, ich liebe ihn. So was kommt vor. Aber deswegen läuft man nicht gleich zum Anwalt. Ich denke, morgen wirst du dich wieder besser fühlen. Lass das, Arne. Das ist endgültig. Teddy will mich heiraten. Das kann ich ihm nachfühlen. Aber so schwer es mir fällt, ihm etwas abzuschlagen, ich kann euch meinen Segen nicht geben. Ist er dein Liebhaber? Nein. Auf alle Fälle ist ein heimtückischer Schleicher, der meine Gastfreundschaft dazu benutzen will, mir meine Frau wegnehmen zu wollen. Er hat mich noch nicht einmal geküsst. Und das musst du einem noch Dümmeren erzählen. Ich hätte, weiß Gott, Lust, diesen Burschen in deiner Gegenwart eine gehörige Tracht Prügel zu verabfolgen. Ich würde hinausgehen und mit einiger Sorge um dich den Ausgang abwarten. Ach, Arnold, musstest du es denn so aufnehmen? Ja, wie soll ich es denn aufnehmen? Du kommst ganz gelassen zu mir und sagst, ich habe dich satt. 3 Jahre sind wir nun verheiratet, jetzt will ich zur Abwechslung einen anderen heiraten. Zerstöre ich dadurch unser Heim? Scheußlich muss das wirklich sein und deine Laufbahn geht auch dabei drauf. Wie schade. Oh nein, mein Kind. Ein Narr mag ich ja sein, aber so ein Narr bin ich auch wieder nicht. Teddy fährt morgen früh mit dem ersten Zug nach London. Nimm bitte zur Kenntnis, dass ich dort mit ihm treffen werde. Wo ist der? Jetzt auf seinem Zimmer vermutlich. George, sagen Sie, Mr. Luther soll sofort herunterkommen. Sehr wohl, Sir. George! Bitten Sie Mr. Newton, ob er Zeit hat, einen Augenblick herunterzukommen. Sehr wohl, Madam. Was willst du ihm sagen? Das wirst du ja hören. Ich an deiner Stelle würde mir jetzt keine Szene machen. Oh, sei unbesorgt. Es wird kurz und schmerzlos sein. Warum wolltest du nicht, dass meine Mutter uns besucht? Weil du die Absicht hattest, in ihre Fußstapfen zu treten. Da wolltest du sie dir vorher ansehen. Das verstehe ich. Na, und nun hast du sie ja gesehen. Was hältst du von ihr? Findest du, dass es ein erstrebenswertes Ziel ist, so zu werden wie sie? Sie wollten mich sprechen, Elisabeth. Ich wollte mit Ihnen reden. Ich wollte Sie fragen, wann es Ihnen genehm ist, abzureisen. Ich habe die Absicht geäußert, morgen früh zu fahren, aber ich kann auch sofort gehen, wenn Sie es wünschen. Ich wünsche es. Gut. Kann ich Ihnen sonst noch irgendwelche Fragen beantworten? Sie wollen also, wenn ich recht verstanden habe, meine Frau heiraten. Ganz recht, und das so schnell wie irgend möglich. Hatten Sie die Freundlichkeit, bei dieser bis jetzt erfolgreichen Aktion auch an mich zu denken? An Sie? Ist es Ihnen überhaupt in den Sinn gekommen, dass Sie mein Heim zerstören und das Glück meines Lebens vernichten? Wieso? Was hätten Sie noch für eine Chance für Ihr Heim und Ihr Glück, wenn Elisabeth Sie nicht liebt? Jetzt will ich mich einmal genauso deutlich wie Sie ausdrücken, junger Freund. Ich denke nicht daran, mich scheiden zu lassen. Wenn meine Frau sich in den Kopf setzt, sich in ein irrsinniges Abenteuer zu stürzen, so kann ich sie nicht daran hindern. Aber Scheidung? Nein. Wir brauchen keine weitere Entscheidung in unserer Familie. Es reicht. Und nun machen Sie, dass Sie hinauskommen! Wenn du meinen Rat ganz genau befolgst, kann gar nichts schiefgehen. Die ganze Geschichte gefällt mir nicht. Sie widerspricht all meinen Grundsätzen. Für deine hoffentlich recht erfolgreiche politische Laufbahn musst du dir vor allem eines merken, mein Lieber. Der einzige Nutzen von Grundsätzen besteht darin, dass man sie jederzeit dem Vorteil opfern kann. Damit vertraue ich dir eine Geheimformel der englischen Diplomatie an. Und wenn es doch schief geht? Frauen sind unberechenbar. Und das ist richtig, aber falsch. Jede Frau wird sich opfern, wenn du ihr die Gelegenheit dazu gibst, rein instinktiv. Warum willst du das nicht ausnützen? Ich kann mir nie darüber klar werden, Vater, ob du eigentlich ein Witzbold bist oder ein Zyniker. Ich bin weder das eine noch das andere. Ich bin lediglich ein sehr erfahrener und sicherlich auch ein relativ ehrlicher alter Mann. Es ist scheußlich, aber die Menschen heutzutage sind die Wahrheit einfach nicht mehr gewöhnt. Deshalb halten sie sie zunächst immer für einen Witz oder für Zynismus. Warum nimmst du dich so der Sache an? Weil ich glaube, das, was ich durchgemacht habe, könntest du nicht ertragen. Das ist wahr. Ich frage mich übrigens, ob es wirklich nur ein taktischer Zug wäre. Ich meine, ob ich nicht tatsächlich fähig bin, so zu handeln. Frag dich nicht, nimm es ruhig an. Dann brauchst du dir nachher wenigstens keine Vorwürfe zu machen, wenn du Erfolg gehabt hast. Wo ist Lord Porges? Der ist, glaube ich, auf der Terrasse. Hughie! Ja? Kitty, ich... Wo ist denn Mrs. Shenstone? Kopfschmerzen. Bettruhe und ein fritschloser Abend verordnet. Ja, und wir beide, wir waren im Gartenhaus drüben, Arnold und ich. Ah, da seid ihr gewesen. Ja, da sind wir gewesen. Ich habe dort nämlich ganz zufällig ein altes Fotoalbum entdeckt. Ich wollte es eigentlich schon heute Nachmittag mitbringen, hab's aber vergessen, danke. Und deshalb haben wir es geholt. Zeig her, ich habe eine Schwäche für alte Fotografien. Ich dachte mir, es würde dir Freude machen, einmal schöne Frauen aus der Zeit vor 35 Jahren zu sehen. Glaubst du, dass sie damals schöner waren als heute? Aber natürlich. Wir leben jetzt im Zeitalter der hübschen jungen Mädchen. Schöne Frauen sind eine kostbare Seltenheit geworden. Schau mich nicht so erwartungsvoll an. Das jetzt völlige Kompliment mache ich nicht. Das ist Mrs. Langtry. Ja, sie hat ja eine süße Nase. Sie war das zauberhafteste Geschöpf, das du dir vorstellen kannst. Und wer ist das? Eine Schauspielerin, ja? Ja, das ist Ellen Terry, eine Schauspielerin, ganz richtig. Ich habe sie sehr geliebt. Ist die entzückend, wer ist denn das? Sie sieht so zart und zerbrechlich aus, als wäre sie aus kostbarstem Porzellan. Und dieses Lächeln, wie sie ihr Gesichtchen in den Muff schmiegt. Wie eine Blüte in unzähligen Schneeflocken sieht sie aus. Ja, das war große Mode damals, sich so fotografieren zu lassen. In Pelze gehüllt, inmitten eines künstlichen Schneesturms. Dieses hinreißende Lächeln. So hell, so offen und doch so unergründlich. Wenn ich doch auch so aussehen könnte. Wer ist denn das? Kennst du sie wirklich nicht? Nein. Aber das ist doch Kitty. Lady Kitty? Das ist ja entzückend. Warum haben Sie mir nie erzählt, dass Sie so schön waren? Nur das ist ja ein Traum. Mein Gott, müssen Sie angebetet worden sein. Verzeihen Sie, Lady Kitty, was habe ich Ihnen getan? Ach, nichts. Sagen. Entschuldige, es ist gleich vorüber. Komm, Elisabeth. Wir wollen nicht noch mehr Fehler begehen. Hast du das absichtlich getan? Was? Das mit dem Album. Ich? Aber Ich habe so das Gefühl, ich bin vor dem Essen ein bisschen grob gegen dich gewesen, Kitty. Das macht nichts. Ich war sicher unerträglich, da warst du eben verärgert. Natürlich habe ich es nicht so gemeint. Ich auch nicht. Ich weiß natürlich, dass ich nie im Leben Premierminister geworden wäre. Ach, Juri, wie kannst du solchen Unsinn reden? Nein, ich hätte mich als Persönlichkeit nicht durchgesetzt. Ach. Was? Du bist die stärkste Persönlichkeit, die mir je begegnet ist. Ich weiß überhaupt nicht, ob mir sehr daran gelegen hätte, Premierminister zu werden. Ach, Joey, ich wäre aber so stolz auf dich gewesen. Wirklich? Dann hätte ich dir natürlich Indien gegeben. Du glaubst doch nicht im Ernst. Das Volk hätte mich erst dazu zwingen müssen. Ach, ich wäre gar nicht so erpicht gewesen auf Indien. Mir hätte Westaustralien vollkommen genügt. Aber liebes Kind, glaubst du, ich hätte das zugelassen? Oder Barbados. Niemals. Barbados, das klingt wie ein Mittel gegen Hühneraugen. Nein. Ich hätte dich überhaupt gar nicht erst aus London weggehen lassen. Nein, nicht das Bild ansehen. Aber warum denn nicht? Vielleicht finde ich von mir auch eines drinnen. Dann wirst du sagen, dass auch ich früher besser, ich wollte sagen, jünger ausgesehen habe. Ist das nicht fürchterlich, alt zu werden? Weißt du, eigentlich hast du dich gar nicht so sehr verändert. Ach, Jui, wie kannst du solchen Unsinn reden? Nein, wirklich nicht. Du bist natürlich ein bisschen reifer geworden, aber... Das ist auch alles. Und eine kluge Frau kann doch durchs Reiferwerden nur gewinnen. Meinst du das wirklich? Wirklich und wahrhaftig. Du sagst das nicht nur, um meine Freude zu machen? Nein, nein. Lass mich das Bild noch mal ansehen. Ja, ja, ganz so Unrecht hast du nicht. Obwohl, auf dem Bild sehe ich doch sehr kindisch aus. Von Charakter kann man da noch nicht sprechen. Du meinst, ausgeprägte Persönlichkeit. Ja, richtig, du drückst das viel besser aus. Ja, aber das macht doch eine Frau erst schön. Ich meine jetzt im philosophischen, im soziologischen, im anthroposophischen Sinne. Ja, ja, ja, ich verstehe kein Wort, aber du hast sicher recht. Na, siehst du, da war es doch ganz dumm von dir zu heulen. Ja. Ach, meine Wimpern sind doch nicht verschmiert. Keine Spur. Die Tusche, die ich jetzt verwende, ist nämlich sehr gut. Die kleben jetzt gar nicht mehr zusammen. Sag mal, Kitty, möchtest du eigentlich noch lange hier bleiben? Meinetwegen können wir morgen fahren oder heute, wie du willst. Es ist nämlich... Clive geht mir auf die Nerven. Es passt mir nicht, dass er immer so um dich herumschleicht. Juri, du willst doch nicht am Ende sagen, dass du eifersüchtig bist? Eifersüchtig? Oh, Unsinn. Aber die Art... wie er dich ansieht. Also verdammt nochmal, es gehört sich nicht. Juri, du bist eifersüchtig. Ist das schön. Jetzt werde ich nie alt. Also verdammt nochmal, er ist schließlich einmal dein Mann gewesen. Ach, Juri, mit dir konnte er sich doch nie vergleichen, sonst hätte ich mich doch nicht für dich entschieden. Du brauchst doch irgendwann hereinzukommen und gleich fragt doch jeder, wer zum Teufel ist denn das? Meinst du das wirklich, ja? Ja, wirklich und wahrhaftig. Ja, da muss ich zugeben, da ist was dran. Verdammte Radikalen, die mögen sagen, was sie wollen, aber siehst du, Kitty, wenn einer so ein richtiger Gentleman ist, also du verstehst schon, was ich meine. Ja, ja, natürlich. Ich finde auch, Clive hat furchtbar verloren, seitdem wir ihn verlassen haben. Furchtbar. Was meinst du, Kitty? Wollen wir den nächsten Weg nach Italien nehmen und nach Positano fahren? Positano? Seit wie vielen Jahren sind wir nicht mehr dort gewesen? Möchtest du es nicht wiedersehen? Einmal noch. Weißt du noch, wie es war, als wir zum ersten Mal hinkamen? Es war das Schönste, was ich je gesehen hatte. Es kam mir vor wie das Paradies. Damals waren wir erst einen Monat von England fort und ich sagte, hier möchte ich bleiben bis ans Ende meiner Tage. Mit diesen Worten, bis ans Ende meiner Tage. Ja, natürlich weiß ich es noch. Und nach zwei Wochen schon gehört es dir mit allem Drum und Drin. Wir sind sehr glücklich gewesen im Positano. Also lass uns hinfahren, einmal noch. Nein, nein, ich traue mich nicht. Wenn man einmal irgendwo sehr glücklich gewesen ist, soll man da nie mehr hinfahren. Nein, Kitty, nein, das ist Unsinn. Weißt du noch, wenn wir auf der Terrasse des alten Schlosses saßen und aufs Meer hinuntersahen, da haben wir manchmal gemeint, wir wären die einzigen Menschen auf der Welt. Ja, damals haben wir auch gedacht, unsere Liebe würde ewig dauern. Oh, Verzeihung, störe ich? Ich wollte nur fragen, ob eine Chance besteht, Bridge zu spielen heute Abend. Kaum. Wir haben keinen vierten. Schade, dass der Junge so plötzlich abgereist ist. Der spielte gut. Und du meinst Teddy Newton? Mhm. Ich finde es sehr merkwürdig, dass er sich nicht verabschiedet hat. Ach, weißt du, bei den jungen Leuten von heutzutage wundert man sich schon, wenn sie beim Kommen guten Tag sagen. Ja, ich dachte, abends ginge gar kein Zug mehr. Es geht auch keiner. Wie ist er dann fort? Zu Fuß. Egoistischer Bengel. Warum ist er denn so plötzlich weg, Clive? Ich glaube, es wird am besten sein, wenn ich euch informiere. Elizabeth will Arnold verlassen. Clive! Warum denn um Gottes Willen? Und das fragst du mich? Weil sie sich in einen anderen verliebt hat. Dieser andere ist Teddy Newton und deshalb ist er weg. Die Männer in meiner Familie scheinen ein Abonnement auf dieses Schicksal zu haben. Heißt das, sie will mit ihm durchbrennen? Nach berühmtem Vorbild, ja. Aber sie kündigt es vorher an und deshalb kann man etwas dagegen unternehmen. Wie, Clive, wie? Ich glaube, Kitty, du könntest sehr viel dazu tun. Ich? Was denn? Mach ihr doch einfach klar, was es bedeutet. Es handelt sich ja nicht nur um Arnold, es geht auch um sie. Du musst, Kitty. Du weißt nicht, was du verlangst. Doch, das weiß ich ganz genau. Huey. Ja? Was soll ich tun? Tu, was du für richtig hältst. Ich werde dir niemals irgendeinen Vorwurf machen. Und was gibt's? Ich habe einen Brief für Mrs. Champion Cheney, Sir. Er ist eben vom Roten Löwen herübergebracht worden. Geben Sie ihn mir, ich werde an Mrs. Champion Cheney weiter. Sehr wohl, Sir. Der Rote Löwe, der ist doch das Dorfgasthaus. Es tut wenigstens so, als ob es ein Gasthaus wäre, obwohl ich nie gehört habe, dass dort irgendwann irgendjemand einmal übernachtet hätte. Wenn kein Zug mehr ging, blieb ihm wohl nichts anderes übrig. Richtig, kombiniert Kitty, der Malaie geht zum Schriftverkehr über. Ich möchte nur wissen, was er jetzt zu schreiben hat. Elisabeth! Ja? Es ist ein Brief für dich gekommen. Warum sitzt ihr im Zimmer? Es ist so schön draußen im Garten. Der Brief da wurde eben aus dem Roten Löwen für dich herübergebracht. Dankeschön. Hui, würdest du mir bitte meinen Mantel holen? Ich möchte noch etwas in den Garten gehen. Aber gern. Ich entferne mich ohne besonderen Auftrag. Was schreibt er? Mr. Newton. Oh. Man hat es Ihnen erzählt? Ja, vor wenigen Minuten. Und jetzt kommt es mir vor, als hätte ich es vom ersten Augenblick an gewusst. Dann können Sie mich vielleicht verstehen. Ich passe einfach nicht in das Leben, das ich an Arnolds Seite führen muss. Langweilige Gesellschaften, Vorurteile, falsche Rücksichten. Frauen, die keinen anderen Gesprächsstoff haben als Mode, Partys, Klatschgeschichten. Männer, die nur von Politik. Und du liebst Mr. Newton? Ja, ich liebe ihn. Und er? Er hat nie eine andere geliebt und wird wohl nie eine andere lieben. So, naja, natürlich. Und Arnold, meinst du, dass er in eine Scheidung einwilligen wird? Nein. Deutlicher, als er es getan hat, kann man sich wohl kaum weigern. Und warum weigert er sich? Weil er dich liebt, oder? Du kannst es mir ruhig sagen. Er befürchtet wohl eine Neuauflage des alten Skandals. Armes Kind. Er lässt sich nicht umstimmen und ich lasse mich nicht halten. Weißt du auch, was es heißt? Sein ganzes Leben abhängig zu machen von einem Mann, der nur durch sein Ehrgefühl an dich gebunden ist. Wenn ein verheiratetes Paar sich nicht verträgt, kann es sich trennen. Ein unverheiratetes muss zusammenbleiben. Das ist eine Bindung, die nur der Tod trennen kann. Wenn ich je zu der Erkenntnis käme, dass Teddy mich nicht mehr liebt, dann würde ich doch keine Sekunde zögern, ihn zu verlassen. Ja, ja, ich weiß, das sagt man so einfach. Aber willst du mir vielleicht verraten, was du dann tust? Wie meinst du das? Ich meine, wovon willst du leben? Hast du Geld? Ich meine, ein eigenes Vermögen. Nein, nein, das habe ich nicht, aber ich habe doch mich. Mich selbst. Eine Frau in deiner Position oder in meiner wird immer abhängig sein von dem Mann, mit dem sie lebt. Schau nicht so ungläubig, es ist so, wie ich es dir sage. Ich kann auf eigenen Füßen stehen. Eine Frau ist dem Mann erst dann gleichgestellt, wenn sie sich auf die gleiche Weise wie er ihr Brot verdienen kann. Eine Köchin, die einen Butler heiratet, die kann im Notfall auf ihn pfeifen, denn sie kann genauso viel verdienen wie er. Nein, nein, mein liebes Kind, mach dir nichts vor. Man kann den Menschen, der man geworden ist, nicht ausziehen wie ein Kleid. Sie verallgemeinern. Ich brauche keinen Luxus. Ich bin anders als die anderen Frauen. Ja. Das denkt man, solange man so jung ist wie du. Und später merkt man dann, dass wir doch alle miteinander gleich sind. Das glaube ich nicht. Ja, natürlich glaubst du es nicht. Wir glauben es alle erst, wenn wir es wissen. Es ist wirklich sehr freundlich von Ihnen, dass Sie sich so viel Mühe um mich machen. Es bricht mir einfach das Herz, wenn ich mir vorstelle, dass du denselben jammervollen Fehler machen wirst, den ich gemacht habe. Nein, sagen Sie nicht Fehler, nein. Das dürfen Sie nicht sagen. Sieh mich doch einmal an, Elisabeth, und sieh Jui an. Meinst du dann immer noch, dass unser Entschluss sinnvoll war? Meinst du, ich würde das alles noch einmal tun? Meinst du, er würde es noch einmal tun? Also er vielleicht, aber ich? Hier ist Ruhe, hier ist Sicherheit. Was tauschst du dagegen ein? Ach, Sie wissen ja nicht, wie sehr ich Teddy liebe. Und meinst du, ich hätte Jui nicht geliebt? Meinst du, er hätte mich nicht geliebt? Aber ich zweifle nicht daran. Oh, die beiden ersten Jahre waren natürlich überirdisch herrlich. Wir kamen uns so tapfer vor. Es war so abenteuerlich und wir liebten uns so sehr. Ach, die beiden ersten Jahre waren einfach wundervoll. Von der Gesellschaft wurde ich natürlich geschnitten, aber das war mir vollkommen gleichgültig. Im Gegenteil, es war sogar sehr angenehm, denn wir waren dadurch noch mehr aufeinander angewiesen. Aber die Männer sind ein ganz sonderbares Volk. Mag die Liebe bei ihnen noch so groß sein, für den ganzen Tag reicht sie nicht. Zwischendurch brauchen sie immer Abwechslung und Erholung. Naja, und dann wollte Joel so allmählich zu allen seinen früheren Lebensgewohnheiten zurückkehren. Er wollte gerne auf Großwildjagd gehen. Aber ich wagte es nicht, ihn gehen zu lassen. Warum denn nicht? Sie wussten doch, dass er sie liebte. Ja, natürlich. Aber man weiß nie, welches Wild den Herrn vor die Flinte kommt. Ach, Elisabeth, es ist kein Spaß, sich die Liebe eines Mannes um jeden Preis erhalten zu müssen. Du kannst nicht einmal in Ruhe alt werden, wie in einer ordentlichen Ehe. Ich will dir ein Geheimnis verraten, das ich noch niemandem gesagt habe. Da bin ich aber gespannt. Das ist nicht meine natürliche Haarfarbe. Was Sie nicht sagen. Ich färbe mein Haar. Hättest du das je vermutet? Nie im Leben. Kein Mensch vermutet es. Aber mein Haar ist weiß. Weiß? Vor der Zeit natürlich, aber vollkommen weiß. Ich denke immer, es ist irgendwie symbolisch für mein Leben. Hast du dich einmal mit Symbolismus beschäftigt? Das ist interessant. Ja, ja, und dann war ich manchmal so müde. Und immer musste ich frisch sein und geistsprühend und fröhlich. Arme Lady Kitty. Und dann die Angst und die Eifersucht, wenn ich merkte, dass eine andere Frau Eindruck auf ihn machte. wären wir verheiratet gewesen, na, da hätte er was erleben können. Aber so, da muss ich mich blind und taub stellen. Wollen Sie damit sagen, dass er sich in eine andere verliebt hat? Sozusagen doch. Schließlich musste das ja einmal kommen. Aber das ist doch, das muss doch schrecklich für Sie gewesen sein. Ja, ja, das war es auch. Jeden Abend weinte ich mir die Augen aus dem Kopf, wenn Juli sagte, er ging in den Club Karten spielen. Und ich wusste, er war bei diesem ekelhaften Frauenzimmer. Und was haben Sie getan? Ach, es gab natürlich immer eine ganze Reihe von Männern, die gerne bereit gewesen wären, mich zu trösten. Ich habe merkwürdigerweise immer sehr stark auf Männer gewirkt. Das ist gar nicht merkwürdig, das kann ich verstehen. Ja, natürlich. Aber allen Versuchungen zum Trotz bin ich Juli unwandelbar treu gewesen. Im Geiste. Im Geiste? Wie soll ich das verstehen? Ach, nichts Besonderes, Episoden. Der junge Graf Castel Giovanni, der war so entsetzlich in mich verliebt, dass seine eigene Mutter mich anflehte, nicht so grausam zu sein. Und wer von uns wäre nicht wehrlos gegen die Tränen einer Mutter, nicht? Und dann, das war dann 10 Jahre später, da kam Antonio Mileta. Der drohte sich zu erschießen, wenn ich nicht. Ich verstehe. Na, und das ging doch nicht, nicht? Glauben Sie, dass er sich erschossen hätte? Ja, woher soll ich das wissen? Aber konnte ich das Risiko auf mich nehmen? Und dann, weißt du, die Italiener sind ja nicht so wie wir. Das sind ja sehr temperamentvolle und sehr dynamische und sehr theatralische Menschen. Und leidenschaftlich. Ah, jedenfalls Antonio war es. Aber das ist doch schrecklich. Ja, ja, jetzt bist du entsetzt und empört, nicht wahr? Das dachte ich mir. Ach, Elisabeth, man opfert sein ganzes Leben der Liebe und dann entdeckt man, dass die Liebe etwas Vergängliches ist. Die Tragödie der Liebe ist nicht Tod und ist nicht Trennung. Darüber kommt man hinweg. Die Tragödie der Liebe ist die Gleichgültigkeit. Ich hätte gerne noch eine kurze Unterredung mit dir, Elisabeth. Willst du? Ja. Vielleicht gehen wir ein bisschen in den Garten. Ja, ja. Wenn jemand in den Garten geht, dann bin ich das. Ich werde deine Geduld nur wenige Minuten in Anspruch nehmen, Elisabeth. Ich war über das, was du vorhin gesagt hast, so entsetzt, dass ich den Kopf verloren habe. Infolgedessen habe ich mich lächerlich benommen. Bitte, verzeih mir das. Ach, nein, Arno, das ist meine Schuld. Du musst mir verzeihen. Aber das ist doch sicher nicht alles. Also ich möchte dich fragen, ob es dein unwiderruflicher Entschluss ist, mich zu verlassen. Unwiderruflich. Du liebst mich also nicht, Elisabeth. Wirklich gar nicht. Ich glaube, es ist nötig, jetzt ganz ehrlich zu sein. Nein, Arnold. Und du glaubst nicht, dass ich in deinen Gefühlen für mich eine Wandlung vollziehen könnte? Sie hat sich vollzogen. Das bedeutet ja so gar nichts mehr. Doch. Ich achte dich. Ich bin dir dankbar. Ich hab dich gern. Aber was hättest du davon, wenn ich bei dir bliebe? Ich könnte dir nie die Frau sein, die du brauchst. So sehr liebst du ihn? Ja. Es tut mir so leid, dass ich dich so enttäusche und dass ich dir so wehtun muss. Aber du musst verstehen, dass ich ganz einfach machtlos dagegen bin. Das ist Schicksal. Grausam einfach, weißt du, man liebt oder man liebt nicht. Mit dem Bemühen. Und sei es noch so ehrlich, ist es nicht getan. Und nun muss ich diesen Weg gehen. Mein ganzes Sehnen und mein ganzes Wesen zwingen mich auf diesen Weg. Ich muss ihn gehen, Arnold. Und wenn du unglücklich bist, wenn du deinen Entschluss bereust, ich habe Angst um dich, Elisabeth. Du musst mich meinem Schicksal überlassen. Ich hoffe und wünsche, dass du mich und den ganzen Kummer, den ich dir angetan habe, vergessen kannst. Wenn du diesen Mr. Luton so sehr liebst und mit ihm gehen willst, so will ich dich nicht daran hindern. Schließlich will ich ja nur dein Bestes. Arnold. Ja, das ist ja einfach prachtvoll von dir. Oh, ich weiß, ich benehme mich scheußlich gegen dich, aber eines sollst du wissen, dass ich dir für deine Güte und für deine Freundlichkeit immer dankbar sein werde. Dann hast du Gelegenheit, mir diesen Dank abzustatten, indem du mir eine Bitte erfüllst. Alles, was in meinen Kräften steht. Dieser Mr. Luton ist, glaube ich, ziemlich mittellos. Er wird dir keine von all den Annehmlichkeiten bereiten können, an die du bis jetzt gewöhnt warst. Der Gedanke, dass du Entbehrungen erleiden müsstest, wäre mir unerträglich. Ach. Glaub mir, ich käme nie darüber hinweg. Wer spricht denn von Entbehrungen? Teddy verdient genug. Mein liebes Kind, du gibst dich begreiflicherweise einer gefährlichen Selbsttäuschung hin. Das Leben meiner Mutter ist fürchterlich nicht leicht gewesen. Möglich war es nur, weil Portia ein reicher Mann war. Ja. Erlaube mir, dir einen jährlichen Zuschuss von 2000 Pfund anzubieten. Arnold. Du bist ja geradezu von einer übernatürlichen Großzügigkeit. Na. Nein, das kommt dir gar nicht in Frage, dass ich von dir Geld annehme. Nein, es demütigt mich überhaupt, davon zu sprechen. Diese Antwort musste ich wohl erwarten, aber du kannst mich nicht hindern, dass ich bei meiner Bank auf deinen Namen ein Konto einrichte. Das Geld wird vierteljährlich überwiesen, ganz egal, ob du es abhebst oder nicht. Und wenn du es einmal brauchst, dann weißt du, dass es auf dich wartet. Also jetzt weiß ich überhaupt nicht mehr, was ich sagen soll. Ich hatte doch nur eine Bitte an dich, dass du die Scheidungsklage gegen mich einreichst, so rasch es geht. Das ist unmöglich, Elisabeth. Ah ja. Unmöglich? Natürlich. Aber ich werde die Sache selbstverständlich auf mich nehmen und dir einen Scheidungsgrund liefern. Arnold! Natürlich wirst du zunächst noch eine Zeit lang sehr vorsichtig sein müssen. Ich werde die Sache nach Kräften beschleunigen, aber ich fürchte, es wird mehr als ein halbes Jahr vergehen, bis du endgültig frei bist. Und dein Sitz im Parlament und deine politische Laufbahn? Mein Vater hat das alles unter ähnlichen Umständen verloren und hat sich auch damit abgefunden. Aber das war doch dein ganzer Lebensinhalt. Nicht ganz. Vergiss nicht mein zweites Steckenpferd, dieses Haus und seine Einrichtung. Ihm wird die Muße, die mir nun bevorsteht, sehr zugutekommen. Was das freilich alles noch für einen Sinn haben soll, ohne dich. Naja, wenn man sich bemüht, anständig zu handeln, muss man eben auch gewisse Opfer mit in Kauf nehmen. Nein, Arnold, du sollst nichts opfern, du nicht. Ich habe ganz alleine Forderungen gestellt und ich ganz alleine muss dafür bezahlen. Möge dir das in alle Zukunft erspart bleiben, Elisabeth. Du musst dich schon damit abfinden, dass mein Entschluss ebenso feststeht wie deiner. Also mir ist Arnold, das lernte ich dich heute zum ersten Mal kennen. Das ist dann ganz allein meine Schuld. Ich bin ihm ungeschickt und trage mein Herz nicht auf der Zunge. Ich bin kein Draufgänger und kein feuriger Liebhaber. Ich habe dir nie gesagt, nie sagen können, wie sehr ich dich liebe. Das war der eine Fehler. Ich habe gemeint, du wüsstest es auch ohne Worte. Das war der zweite Fehler. Ich habe andere Dinge neben meine Liebe zu dir gestellt und dir muss das erscheinen, als stellte ich sie sogar darüber. Das war der dritte Fehler. Da ich aber nun einmal Fehler auf Fehler gemacht habe, so ist es nur recht und billig, dass ich ganz allein die Rechnung bezahle. So kann ich dir wenigstens beweisen, wie tief und aufrichtig ich dich liebe. Arnold, es ist grausam, so großmütig zu sein. Du musst mich jetzt entschuldigen. Ich habe noch sehr viel zu erledigen. Gute Nacht. Bist du allein, Elisabeth? Ja. Lady Kitty, erinnern Sie sich an den Brief, über den wir vorhin sprachen, von Teddy? Ja, natürlich. Er schrieb darin, dass er mich vor seiner Abreise noch sprechen möchte. Er wartet im Pavillon am Tennisplatz. Lord Porteous? Ja? Würde es Ihnen Mühe machen, ihn hierher zu bitten? Aber nein, gar nicht. Es ist sehr wichtig, sonst würde ich Sie nicht darum bitten. Nicht Rede wert. Wir lassen euch da natürlich allein. Nein, ich will ja gar nicht allein gelassen werden. Deswegen lasse ich ihn doch herüberbitten. Was wirst du ihm sagen? Ach, fragen Sie mich nicht, Lady Kitty. Verzeihen Sie, ich bin so unglücklich. Ach, armes Kind. Wie soll man denn da noch leben können, wenn man nicht glücklich sein kann, ohne andere unglücklich zu machen? Ach Gott, wenn ich nur wüsste, wie ich dir helfen könnte. Du tust mir so schrecklich leid und ich hab dich so schrecklich gerne. Soll ich dir meinen Lippenstift schenken? Das ist sehr freundlich von Ihnen, aber ich verwende ja keinen. Ach, das solltest du aber tun. Du glaubst gar nicht, wie er so ein Ding trösten kann. So, da haben Sie ihn. Ich musste ihn mit aller Gewalt herschleppen. Er hat gesagt, er will dieses verdammte Haus nicht mehr betreten. So, wenn eine Dame ihn darum bittet? Wenn man aus einem Haus so hinausgeschmissen wurde wie ich, dann geht man doch nicht mehr so ohne weiteres hinein. Teddy, bitte sei ernsthaft. Siehst du denn nicht, wie unglücklich ich bin? Doch, was ist los? Ich kann nicht mit dir gehen. Und warum nicht? Weil ich dich doch nicht so sehr liebe. Ach, Quatsch. Sag gefälligst nicht Quatsch zu mir. Wenn du Quatsch redest, sage ich Quatsch. Schrei mich nicht an. Jetzt pass mal auf, Elisabeth. Du weißt ganz genau, dass ich dich liebe. Und du weißt doch ganz genau, dass du mich liebst. Also warum erzählst du mir solchen Unsinn? Ich weiß nicht, vorhin war ich so sicher und jetzt... Und jetzt sag mir klar und verständlich, was du auf dem Herzen hast. Übrigens, möchtest du, dass Lady Kitty und Lord Porges dabei sind? Ja, Elisabeth hat uns gebeten, da zu bleiben. Mich stört es nicht. Ich dachte nur, sie würden sich vielleicht überflüssig vorkommen. Eine Dame kommt sich niemals überflüssig vor. Aber nennen Sie mich ruhig Teddy. Alle nennen mich so, es passt auch viel besser zu mir. Teddy, es ist natürlich nicht wahr, was ich vorhin gesagt habe. Natürlich liebe ich dich, aber Arnold liebt mich auch. Ich wusste nicht, wie sehr. Aha, und was hat Arnold gesagt? Er hat mir angeboten, mir einen Scheidungsgrund zu liefern. Großartig, dann ist dir alles in Ordnung. Ja, siehst du denn nicht, dass er mir damit die Hände bindet? Wie kann ich denn ein solches Opfer annehmen? Ich würde es mir nie verzeihen, wenn ich seine Großmut so ausnützen würde. Ich bin überzeugt, seine Großmut bringt ihm auch genug Befriedigung. Das war gemein von dir. Er war wirklich ritterlich und vornehm. Ich möchte wohl wissen, wie du in seiner Situation handeln würdest. Wie handeln? Setz den Fall, ich wäre mit dir verheiratet. Eines Tages käme ich zu dir und würde sagen, ich liebe dich nicht mehr, ich liebe einen anderen, ich möchte dich verlassen. Was würdest du tun? Das will ich dir sagen. Du hast zwei wunderschöne Augen. Ich würde dir erst das eine und dann das andere blau schlagen. Oh, voller Rohling, du. Also, wenn ich auch mal etwas äußern darf. So muss ich sagen, Elisabeth wäre dumm, wenn sie nicht bei ihrem Mann bliebe. Nicht, dass ich Arnold die Stange halte, er spielt Bridge wie ein Vorzugsschüler und er ist... Du entschuldigst schon, Kitty, ein Spießer. Ja, ja, armer Kerl, aber das war sein Vater auch in seinem Alter. Ich denke, das verwechselt sich noch. Trotzdem, bleib bei ihm, Elisabeth, bleib bei ihm. Der Mensch ist ein Herdentier. Wenn wir das Gesetz der Herde brechen, müssen wir dafür büßen. Und wir büßen, bitte, sag ich dir. Elisabeth, geh nicht. Es lohnt sich nicht. Glaub mir, es lohnt sich nicht. Ich habe alles geopfert für meine Liebe. Es lohnt sich nicht. Ich habe Angst. Elisabeth. Ich kann es nicht tun. Ich kann es nicht tun. Es bleibt uns nur eine Möglichkeit, dass wir einander Lebewohl sagen. Ich weiß, was ich jetzt opfere, ist all meine Hoffnung auf Glück. Glück? Was ich dir biete, ist ja gar nicht Glück. Ich bin eifersüchtig und nicht leicht zu behandeln. Ich bin jähzornig und reizbar. Manchmal werde ich dich satt haben bis hier und dir wird's mit mir nicht anders gehen. Manchmal werden wir einander hassen. Ja, hassen. Oft wirst du kreuzunglücklich sein, oft wirst du allem, was du verloren hast, bittere Tränen nachweinen. Was ich dir biete, ist nicht Frieden und Ruhe. Bei mir findest du Unrast, Sorge und Angst. Bei mir findest du Arbeit, Unsicherheit und Kampf. Nicht Glück biete ich dir. Ich biete dir Liebe. Du Scheusal. Du Scheusal, ich bete dich an. Natürlich, in dem Augenblick, wo er sagte, er würde dir die Augen blau schlagen, wusste ich, es ist entschieden. Du bist eine dumme Gans, Kitty. Ja, ich weiß, aber ich kann nichts dafür. So, und jetzt nichts wie weg. Sollt. Ja, sofort. Verdammte Narren seid ihr, alle beide. Verdammte Narren. Was? Wenn ihr wollt, könnt ihr meinen Wagen nehmen. Das ist furchtbar freundlich von Ihnen übrigens. Ich habe ihn schon aus der Garage geholt. Was heißt das, dass Sie mir meinen Wagen stehlen wollten? Stehlen. Heutzutage nennt man das Vergesellschaften. Mir fehlen die Worte. Mir fehlen vollkommen die Worte. Wieso? Ich kann doch Elisabeth den weiten Weg bis London nicht tragen. Dazu ist sie zu schwer. Oh, Sie! Sie! Da ist nicht der Bengel gefällt mir. Ich kann mir nicht helfen. Geht nach Positano, Kinder. Ich telegrafiere, dass das Haus für euch instand gesetzt wird. Ja, ja, dahin sind wir damals auch gegangen. Jul und ich, als wir von hier Ach, wie ich euch beneide, wie ich euch beneide. Hör doch auf zu heulen, Kitty, heil doch nicht. Komm, Elisabeth. Aber ich kann doch nicht so gehen. Ach, wie die Kitty wird hier im Mantel gehen, nicht? Ja, natürlich, ihr reißt mir ja vom Leib, wenn ich es nicht tue. Und morgen früh kaufen wir für Elisabeth noch eine Zahnbürste. Ja, ja, aber sie muss eine Nachricht hinterlassen für Arnold. Das muss sie nicht, sie hat ja sogar seine Erlaubnis. Sie hat seinen Segen. Ach, Jui. Lebt wohl. Ach, diese Wiederkehr, diese Wiederkehr. Ach, Jui. Ob die beiden dasselbe werden durchmachen müssen, was wir durchgemacht haben. Und ist alles, was wir durchgemacht haben, umsonst gewesen? Sicher war es umsonst. Kein Mensch kann aus den Erfahrungen anderer lernen, weil die Umstände nie die gleichen sind. Es kommt auf den Charakter an. Wir hatten davon wahrscheinlich zu wenig. Deshalb war es für uns beide manchmal so schwierig. Aber man kann auf dieser Welt alles tun, wenn man bereit ist, auch die Folgen auf sich zu nehmen. Hoffentlich sind Sie dazu bereit, diese beiden. So, ich glaube, ich habe die Situation gerettet. Ach, welche Situation? Die unseres Sohnes natürlich. Wie hast du das gemacht? Genauso, wie ich es früher im Parlament mit dir gemacht habe. Ich habe ihm einen guten Tipp gegeben. Was hast du ihm geraten? Ich habe ihm geraten, sich zu opfern. Schaut mich nicht so an. Ich habe ihm geraten, zu Elisabeth zu gehen und ihr zu sagen, du bist frei, weil ich ganz genau wusste, dann wird sie bestimmt bleiben. Und warum hat er deinen Rat nicht befolgt? Aber er hat ihn befolgt. Ich komme eben von Arnold. Er ist selig, weil alles ganz genau so geklappt hat, wie ich es prophezeit hatte. Elisabeth war, naja, also erschüttert ist überhaupt kein Ausdruck. So waren auch seine Tipps im Parlament. Und ich wette 500 Pfund gegen einen Hosenknopf, dass Newton damit sein Spiel verloren hat. Ich kenne doch die Frauen. Und ich bin sehr stolz auf mich und meinen Plan. Er hat sich nicht verändert wie vor 30 Jahren. Sag deinem Butler, er soll mir eine Schere kommen lassen. Was willst du? Mir einen Hosenknopf abschneiden.